Guten Abend. Die Einschätzung ist, dass wir insgesamt auf dem Wege sind, auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall, auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren. Zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit auch auf unsere Chance negativ zurückschlagen. Durch Handel Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern. Ja, weiß noch jemand, von wem dieses Zitat stammt? Ich würde Ist ja mal wieder aktuell. tippen, der Die ehemalige Dame? Bundespräsident Horst Köhler wird es gewesen sein. Ganz genau. Und kurz danach durfte er seinen Hut nehmen. Naja, was Stichwort heißt, er Kanonenbundpolitik. wollte Musste ich auch ja, heute ne? noch dran Er denken. Sehr musste ja passend. nicht. Er musste ja nicht, aber er wollte ja dann. Was ich Ja, einfach weil mal er sich aufgeregt halt habe. nicht das Geschwätz von den Moralaposteln weiter anhören wollte. Weil er Realist ist. Aber eigentlich ist das auch schon so ein bisschen, ja, wie es heute auch ist, Gefühlsargumentation. Apropos Ah, fühlen. ja, genau. Eine Bestimmt. wichtige, wir haben extra lange überlegt, was, womit wir aufmachen. Aber wie Chris eben schon richtig gesagt hat, wir könnten es uns nicht verzeihen, wenn wir nicht mit dieser Warnung aufmachen und jemand vielleicht noch zu Schaden kommt während des Streams. Ja, die zu erwartenden Schäden sind erstmal, dass es einem vielleicht nicht hilft, heißt Für die Leute, die uns nur hören, wir schauen uns gerade einen Artikel an, der Ja. heißt, bitte führen Sie sich keine Eis am Stiel in Ihre Vagina ein, um sich zu kühlen. Wo war das nochmal hier? Ach so. Und kann natürlich Infektionen verursachen. Irritationen auch angeblich und potenziell ist das auch traumatisch oder so. Ja, ich Down meine, below. ja, wobei die mit Kat Trauma auf Englisch wahrscheinlich auch eher irgendwelche Verletzungen meinen. ja, Okay, ich ja, kann sein. meine, wisst ihr, wie das ist, wenn man mit nassen Pfoten irgendwie Eiswürfel anfasst? Also, das ist ja schon unangenehm. Und wenn man da nicht vorsichtig ist, kann man sich auch schon irgendwie praktisch kleine Erfrierungen holen. Also. So, ja. Jörn Schneider im Chat erwähnt gerade die berühmte Eisspezialität Flutschfinger. Auch die ist dafür nicht geeignet, Jörn. Ja, und ich muss sagen, ich war auch irritiert, als ich das gelesen habe. Also, bei mir hat es Ich meine, Irritationen hervorgerufen. alles mit Farbe ist nicht gut, steht hier. Mit Parfüm Vorletztes Jahr oder. hatten wir die Gurken, ne? Die geschälten Gurken irgendwie. Es ändert sich auf jeden Fall den pH-Wert und Lactobacillus könnte sich festsetzen oder so. Also, bitte nicht nur während des Streams, sondern tragt es weiter, auch vielleicht an eure Eltern und die Leute, die nicht. Arbeitskollegen. An eure Lehrer, genau. Wenn ihr morgen wieder zur Arbeit geht, ruft erstmal das Büro zusammen und sagt ihnen, was ihr gelernt habt. Admiral Almara Abgarian von der Sternenflotte hat uns das. Sie so vermelden wollen. Nein, auch nicht Ed von Schleck. Mann, der Chat ist ja heute wieder drauf. Ja, harter Cut. Die Greta sagt, sie unterstützt kein politisches Movement und auch keine politischen Views. Sollte man gar nicht denken. Sie ist auf jeden Fall gegen alle Formen des Faschismus und gegen Gewalt. Schließt das Alle. auch Milchshake ein? Ich frage für einen befreundeten Skeptiker. Ja, das wäre interessant, ja. Alle Änderungen müssen auf jeden Fall von der Demokratie kommen und gleichen Rechten und Gewaltlosigkeit und Frieden. Und Nein zu Faschismus sagen ist keine politische Ansicht, sondern, wie sagt man, Common Ja, Sense, was so. heißt auf Deutsch? Gesunder Gesunder Menschenverstand. Menschenverstand. Ja, Also so. Hintergrund der ganzen Sache ist ja, dass die Dame ein Foto mit sich abgelichtet hat, wo sie ein Antifa-T-Shirt anhat. Ich weiß nicht, ob das Bild da drüber ist. Und Nee, aber hier ja, drunter sie, sind andere Varianten davon. ich fand das an sich gar nicht mal so schlecht, dass sie sich hier so ein bisschen davon distanziert hat. Aber ja, natürlich hat sie ein Antifa-T-Shirt gehabt. Das ist eine Aktionsgruppe und das ist eine politische Ideologie und das ist nicht einfach nur das Statement, das Faschismus schlecht ist. Ja, weil das hat halt noch... Ja, mit 16 vielleicht noch. Ne? Unter diesen T-Shirts ist das, was ich bemängeln würde als Kommentar, nämlich da sagt jemand, dass man keine Klimaschutzbewegung in der Radikalität machen kann, wenn man gleichzeitig behauptet, man würde keine politischen Ziele oder Ansichten unterstützen, weil im Gegensatz zum Privaten ist diese Klimageschichte halt wirklich politisch. Ja. Ja, und ich sage nur diese Sprüche mit End Climate Justice, also das mit der Gerechtigkeit, die man da wie auch immer dann, also dahinter steckt ja auch die Ansicht, dass die Leute in anderen Ländern irgendwie mehr benachteiligt sind und dass wir irgendwie auf deren Kosten irgendwie da machen, was wir wollen und so. Also das hat ja schon auch eine politische Dimension, die diese Leute ja auch ständig von sich geben. Also wir müssen alles ausgleichen, auch den Unterschied zwischen Tropen und Subtropen oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und da drunter gleich der typische Hipster-Bart. Die Bewegung gegen die Klimakrise ist eine Überlebensbewegung und die darf nicht politisiert werden, weil dann hat man es nicht verstanden, wie bedrohlich das für alle Menschen ist weltweit. Ja, es klingt so ein bisschen wie, ich habe mir jetzt nämlich vor dem Stream mal diese Dokumentation von der Sea-Watch 3 angeguckt, da von öffentlichen Medien. Und da steht die Frau Rakete auch und sagt quasi so, ja, jetzt sind wir ja in deren Hoheitsgewässern eingefahren, also in die italienischen. So, und das ist gegen das Gesetz so, aber ich meine, das Recht auf deren Hoheitsgewässer so und das Recht auf Menschenleben, da ist ja klar, was da gewinnt, sagt die Dame. Aber das, ja, diese ganze Frage, mit wo man dann jetzt hinfährt und so, mit den Leuten, die man schon gerettet hat, es ist ja nicht so, dass die ein Recht darauf haben, nach Italien gebracht zu werden. Das ist ja gerade die Sache. Haben wir den Gauck eigentlich auch im Programm heute? Nee, ich glaube nicht. Was hat der gemacht? Ja, der ist ja auch Seenot gerettet worden. In Mecklenburg-Vorpommern ist er gekentert mit seinem Segelboot. Aber ich weiß auch nicht, ob die den jetzt in den nächsten Hafen gebracht haben oder zurück nach Libyen oder ob die jetzt so lange vor Lampedusa kreuzen, bis der da an Land darf. Ja, da haben jede Menge Leute, jede Menge Kommentare schon dazu abgelassen in diese Richtung, aber ich habe mir eigentlich noch was gedacht, was noch keiner gesagt hat, nämlich eigentlich, ja, man hört ja immer, das wäre so gefährlich in Deutschland mit diesen ganzen freilaufenden Nazis und jetzt auch mit Todeslisten und so. Und ja, theoretisch kann man das ja auch gar nicht verantworten, den Mann wieder nach Deutschland zurückzubringen. Ne? Also eigentlich ist das schon so. Ja, stimmt. Ist Deutschland ein sicheres Herkunftsland? Ja, oder muss man ihn dann vielleicht in den polnischen Hafen bringen? Obwohl, nee, ist auch gefährlich. Ja, ist auch gefährlich, ja. Vielleicht nach Island dann wahrscheinlich. Oder zu den Briten. Oder dahin, ja. Wäre auch eine Variante. Oder gleich ganz nach Amerika. Und sein Segelschiff dafür nicht seetauglich ist. Ich meine, ja, dann wollen wir uns halt alles, was es macht. Also, wird das schon ja, irgendwie gehen. Ich weiß nicht, ob das sein eigenes Segelboot war. Ich glaube, das war so eine historische Jolle oder so, was sie da ausprobiert hat. Was ich eher seltsam fand, ist, dass sein ganzes Sicherheitspersonal nicht mit auf dem Boot war. Also zumindest einer oder zwei, sondern die standen alle nur am Ufer. Sehr seltsam. Ja, weiß ja nicht, was ein Segelschiff ist. Vielleicht kann das ja gar nicht so viele Leute überhaupt halten. Ich wollte gerade sagen, eine Jolle ist, glaube ich, so ziemlich das Kleinste, was du segeln kannst. Die haben ja auch vielleicht schon mal segeln gesehen vorher. Jolo, sage ich da nur. Also nicht getraut. Ich will nicht schwimmen heute. Neues ja, von der Yacht. Also auf jeden Fall bei der Dokumentation, wo ich da jetzt schon mal bei war, gibt es auch so eine Szene, wo so ein Typ sagt so, ja, ich bin als Jurastudent und so, und wenn ich dann vorbestraft bin und in meinem Beruf nicht mehr ausüben darf, naja, dann ist das halt eben so. Ich denke, ja, herzlichen Glückwunsch. Cool. Und was war das andere Ding? Ich habe es jetzt schon zweimal wieder vergessen. Ach ja, genau, die eine meint irgendwie so, ja, ich bin jetzt hier und ich mache jetzt hier mit und so, aber als Aktivistin würde ich mich eigentlich nicht bezeichnen. Ist auch ein sehr, sehr schöner Moment in dieser komischen Dokumentation. Im Mitläufer schon mal so als Vorabentschuldigung oder so. Ja, wahrscheinlich klingt bei denen Aktivist auch zu sehr nach, Du machst das ja hier nur wegen deiner Ideologie und nicht. Ne, also dein Ego und so, ey. Widerspricht dann dem Narrativ, dass man ja nur Leute retten will, ja. Ich habe ausschließlich die Befehle von Kapitän Rakete befolgt. Ja, da gibt's auch so eine Szene, wo sie das ausklamüseln, wer der Kapitän quasi ist. Und es wird auf jeden Fall so dargestellt, als hätte es keiner machen wollen und deswegen hat sie sich dann da halt hingestellt. Auf der gleichen Seite erzählen sie aber auch, dass sie schon mehrfach irgendwo Kapitänin war von irgendwas. Muss ja einen Motorbootschein haben. Muss ja Führerschein haben dafür. Da musst du für so ein Schiff musst du ein richtiges, richtige Lizenz haben. Kannst du nicht mal eben rumfahren. Ja, und das müssen die ja wohl haben, weil es kann ja nicht sein, dass die irgendwas tun, was nicht erlaubt ist. Also, kann ich mir von denen gar nicht vorstellen. Oh, dieses Ding, ey. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Die Frau Neubauer sagt, und um das vorwegzunehmen, ja, auch gute Klimabeiträge hat die Welt schon veröffentlicht, aber das legitimiert keine klimakrisenverleugnenden Artikel. Entweder hat man mal halt eine Haltung oder checkt seine globale Verantwortung oder eben nicht. Sad times. Sad times. Sad times. Sad times. Ja, ja, darunter ist der Herr Borschert und sagt, aber das legitimiert keine, seriously? Macht ihr das schon? Oh, war ja, und dann in Klammern Venezuela und eine Sonnenblume, ein Peace- oder Victory-Zeichen und dann ein Hammer. Was der Hammer genau bedeutet, weiß ich nicht, aber... Ja, könnte sein, dass er damit andeuten will, sicher, dass man auf diese Weise den Erfolg dieser grünen Bewegung kaputt macht. Sozusagen. Okay, das könnte auch sein, ja. Nee, wie gesagt, könnt ihr ja machen, ist halt maximal unverantwortlich. Maximal, ja. Die Jugendsprache ist momentan etwas ausgeartet oder so, die betrinken sich ja und nicht, die eskalieren immer gleich oder so, ne? Also ich meine, vielleicht ist das auch so der Zusammenhang. Danke, ja, dass wir das machen können, sagt auf jeden Fall der Herr Forscher, das erleichtert uns. Maximal idiotisch ist das jedenfalls. Aber was mich richtig fertig gemacht hat, waren dann die Kommentare so weiter unten, wo dann wirklich gesagt wurde, sie hat ja recht und bla. Und ich verstehe diese Stimmung in diesem Land einfach nicht mehr. Also so dieses, ja, wir wollen verboten bekommen. Manche Leute stimmen gerne zu oder so. Ich habe den Eindruck, die sagen dann gerne über irgendwelchen Leuten, die sie kennen aus dem Fernsehen, sagen sie dann, oh ja, das finde ich auch oder so. Keine Ahnung. Ja, der Journalismus ist auf jeden Fall jetzt maximal unverantwortlich. Zumal der betreffende Artikel ein Kommentar war und als solcher gekennzeichnet. Ja, da hat er auch geschrieben, dass die Springerpresse abkacken soll oder so. Ich habe da mal so eine Frage. Also wenn ich jetzt so ein Presseerzeugnis habe, ja, so eine Presse halt, und dann schreibe ich da drin so Sachen, die nicht wahr sind. Wie nennt man das denn, wenn ich das den Leuten vorwerfe? Ich weiß es nicht, ich komme gerade nicht drauf. Oh, da hat doch dieser orange Mann irgendwas zugesagt. Sensation ist das, glaube ich. Fake News. Showtime. Ja, dann sagt der Porsche noch, du meinst, Kommentare müssen kommentiert von der Redaktion gedruckt werden. Nicht unsere Vorstellung von Freiheit. As you know. Fridays for Future kann gerne auf den Text bei uns reagieren. Wird wie immer ohne jeden Kommentar gedruckt. Wie darf Freiheit? Und die Frau Neubauer darf Freiheit nicht so. Die schreibt, genauso wie es in der Freiheit der Autorin liegt, zu sagen und zu schreiben, was sie denkt, liegt es in der Freiheit der Redaktion, Beiträge zu drucken oder es sein zu lassen. Und random Meinungen zu wissenschaftlichen Fakten zu drucken, ist weniger freiheitlich als fragwürdig. In anderen Worten, sie haben jede Freiheit zu gehorchen. Ja, damit sagt sie aber auch so ein bisschen, dass alles, was da gedruckt wird und nicht entweder ihrem Wissensstand oder ihrer Meinung entspricht, dass das irgendwie falsch sein soll. Das halte ich schon wieder für fragwürdig. Oder jetzt das Klimathema ist ja nicht nur falsch. Thema. Das ist ja, da das kann Ding, man immer mal falsch liegen. Nicht nur falsch, sondern wir haben ja hier wieder dieses nur die Plattforming und was weiß ich nicht, was Gedanken da drin. Weil sie sagt ja hier quasi, ja, das ist quasi nicht deren Freiheit unterliegt, das abzudrucken, so wie es halt eben ist, sondern ja, das diese Umdeutung wieder, dass es ja freiheitlich ist, quasi darauf zu verzichten. Und auch die Formulierung wissenschaftliche Fakten, also wissenschaftliche Fakten sind zum Beispiel Gravitation oder sowas, ja? Also die sind belegt, aber... Ja, nur noch eine Meinung zu haben, ist ja gar nicht zu sagen. Ja, aber man kann halt nicht der Meinung sein, dass es keine Gravitation gibt und wenn man oder dass die Erde flach ist oder so, das sind ja auch, das, den Vergleich bringt sie ja selber, glaube ich, noch im Verlauf der Geschichte. Aber diese Klimageschichte ist, sind eindeutig alles Theorien. Ja, die Theorien na ja, sind na dazu ja, da. Ja. Also das sind alles Vorhersagemodelle. Es gibt halt auch Sachen, Zusammenhänge, die da jetzt auch diesen Status haben. Also dass CO2 halt Treibhausgas ist und Wasserdampf und solche Sachen halt eben auch und Methan und alles Mögliche. Diese Voraussagen, gerade diese Maximalvoraussagen, wie sie halt Fridays for Future trifft, in 5 Jahren ist alles vorbei und so, das sind Theorien meiner Meinung nach. Und die darf man diskutieren und muss man sogar diskutieren. Wir können ja nicht einfach irgendeiner Geschichte nachrennen, sondern wir müssen immer gucken, ist das richtig und können wir da was besser machen. Und aber das ist halt das, was ich an Fridays for Future nicht mag. Die versuchen, diese Merkel'sche Alternativlosigkeit durchzudrücken. Also die Leute bemängeln vor allen Dingen an dem Klimathema, dass es keinen experimentellen Beweis gibt. Und das ist leider so. Es gibt zwar einen experimentellen Nachweis, dass das CO2 die Luft erwärmt, aber das hat halt einen begrenzten Effekt. Ne? Von da aus kann man sich dann nochmal weiterbilden, denke ich mal. Ja, man kann sich halt darüber unterhalten, wie die Auswirkungen jetzt halt tatsächlich sind, ob diese Sachen nicht doch irgendwie in die Meere gehen. Das hat aber auch eine Auswirkung, das steht schon fest, das ist schon richtig. Ne? Nur wird da eben vom IPCC zum Beispiel auf bis zu 6 Grad oder so geschätzt und ja von anderen Leuten auf etwa 1 Grad geschätzt oder auch gemessen. Experimentell kriegt man etwa 1 Grad raus. Ne? Ja, genau, das sind dann halt so diese Sachen. Aber ich meine, im Endeffekt sollen die Leute halt ihren Kram schreiben, also auch... Ja, was bei 1 Grad Erwärmung passiert, darüber kann man ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Das größte Problem ist ja auch eigentlich bei diesem Journalismus-Ding halt eben dieses Ganze, also es ist halt schon so, dass es irgendwie Quatsch ist zu sagen, irgendwie wir machen jetzt einen Meinungsartikel, dann machen wir nochmal einen anderen Meinungsartikel zu so einem wissenschaftlichen Thema. Ist halt auch schon irgendwie, also das kann man natürlich machen, aber der Erkenntnisgewinn daraus sollte einem halt auch klar sein, ist halt eher gering. Also und das merkt man ja auch immer wieder mit den Videos von Leuten, die sich ein bisschen mit auskennen, sowas wie Thunderfoot und so, zu diversen Sachen, die immer wieder halt kommen, wie dieses, wir gewinnen Wasser aus dem Wasser aus der Luft und das ganze Zeug, ne? Und diesen ganzen Kram, also es wäre halt schon gut, wenn die Leute das mal durchrechnen würden, ne? Und diese Sachen halt, die kann man halt auch durchrechnen, weil du weißt ja irgendwie, wie viel Sonnenlicht da irgendwie kommt und was das in so einer Anlage halt erzeugen kann an Strom und so. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk, aber irgendwie zu sagen so, ja, wenn man so und so viel irgendwie Zusammensetzung der Atmosphäre, dann wird das sich so und so entwickeln und so, das ist dann, denke ich mal, schon mal eine Nummer schlimmer. Und dann gucken die Leute halt in die Vergangenheit und da gab es halt alle möglichen Sachen natürlich schon, die passiert sind auf der Erde, mit, was sie ja schon gemerkt haben, mit diesen, mit diesen Erdachsendrehungen und diesen Sonnenaktivitäten und alle möglichen Aspekte, die da irgendwie in der Vergangenheit dazu geführt haben. Es ist schwierig, das alles in Zusammenhang zu bringen in irgendeine funktionierende Theorie, ne? Weil es echt so viele Umstände sind, so viele Dinge, die zusammenarbeiten. Also, das stimmt ja. Ja. Ja, gut. Ja. Aber deswegen kann man auch eine Meinung dazu haben, finde ich schon. Und eine Meinung ist auch nicht unbedingt irgendwie in Anführungszeichen zu schreiben. Dann meint man nämlich, das wäre keine Meinung mehr, sondern das wäre eine Lüge oder so. Also da hat die Neubauer sich ja nochmal zusätzlich einen kleinen eingebaut, ne? Ja, dieses hier ist eigentlich nur nochmal ein Update. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet, dass man dem Herrn Überall, dem Chef vom Deutschen Journalistenverband, so ein bisschen vorwirft, dass er zu sehr die Politik der CDU, bei der er nämlich Mitglied ist, vertritt innerhalb von diesem Journalistenverband. Und jetzt ist hier nochmal der, der Stellvertreter? Ja, auf jeden Fall einer von den Leuten da aus dem Deutschen Journalistenverband ist da jetzt ausgetreten und hat das halt nochmal bekräftigt, dass er halt auch der Meinung ist, dass der Mann A zu viel CDU-Parteipolitik da betreibt und B dieses Ding mit dem PR ist doch auch Journalismus und Journalisten können ganz prima PR machen, das ist auch nur eine Spielart und diese Sprüche da von dem überall hatten wir ja auch schon bei uns in der Sendung. Da ist der gute Mann halt eben auch dagegen. So, Cicero, ja, dem Linden haben sie doch im Sommerinterview so eine blöde Frage gestellt. Und das ist dann Gott sei Dank auch irgendwie herumgegangen als blöde Frage, also ist aufgefallen sozusagen. Es hat ihn nicht nur diskreditiert, sondern eben ist jetzt mal die Frage gestellt worden, was denn die Öffentlich-Rechtlichen dafür komisches Programm fahren. Das war zwar eine Zuschauerfrage, aber die treffen ja auch eine Vorauswahl da. Und zwar wurde er gefragt, was ihm denn lieber wäre, Vermögenssteuer oder eine gleichaltrige Freundin? Und das hat den Hintergrund eben, dass er wohl eine relativ neue Freundin hat, die eben etwas jünger ist als er. Und das ist ja so eine Frage kommt ja aus der entsprechenden Ecke, denke ich mal. Also es ist entsprechend motiviert, ihn doof dastehen zu lassen. Eigentlich vielleicht auch mit beiden Themen. Weiß ich nicht, egal wofür er sich entscheidet. Bei den entsprechenden Leuten sieht er da schlecht aus oder so, aber ja, diese Anspielung auf seine Freundin oder Frau oder was, das ist ja schon ein bisschen unter der Gürtellinie gewesen. Das Private ist politisch, aber so politisch ist das Private dann nur auch wieder nicht. Verstehen die Leute nichts von Biologie, sag mal? Sind die doof? Ja, wissen die nicht, was fortpflanzungsfähig und solche Sachen, was... Mars, oh seit wann machen wir denn diese Sendung hier? Ich würde mal sagen, die Leute verstehen nichts von Biologie. Das ist da brauchen wir hier keine Meinung drüber. Aber wenn doch alles irgendwie super im Fluss ist und jeder fluide und was weiß ich sein kann, wie kann man denn dann jemandem vorwerfen, dass er eine jüngere Freundin hat? Ja, weil... Wenn die jetzt nicht 17 oder 15 ist. Weil du musst doch die Frauen in deinem Alter attraktiv finden. Weil ja, warum? Die sind doch in die, ich weiß jetzt nicht, wie alt ist der Lindner? 40 oder was? Ich glaube, ja, sowas im Dreh, ja. Mhm. Und mit welcher 40-Jährigen kann man noch eine Familie gründen? Da gibt es sicher welche, aber ich wäre nicht sicher, dass das wirklich viele sind. Die meisten haben halt diese Familienphase hinter sich. Ja, und überhaupt, was geht das überhaupt jemand an? Ja, natürlich, aber ich finde auch überhaupt, dass das überhaupt eine moralische Frage in jemandes Kopf ist, verstehe ich nicht so ganz. Also ja, man hat das, denke ich mal, so ein bisschen im Hinterkopf, dieses mit dem Sitzen lassen in Wechseljahre oder so. Ne? Das gab es ja früher doch häufiger. Also, dass ich mir da mal einen Sack gehauen habe, muss ich den Jüngeren gekrallt. Aber ja, nun, Zeiten ändern sich und das hat sich geändert und er ist dann jetzt vielleicht mal wieder, wo das Klischee drauf passen würde. Aber das heißt ja nicht, dass man es ja auch unbedingt anwenden muss, das Klischee. Ne? Früher hat man Hugh Hefner cool gefunden, deswegen. Ja. Früher, ne, war immer alles anders. Heute gibt es andere Moralvorstellungen. Das ändert sich eben ein bisschen. Ne, diese Norm oder so. Sogar bei RTL geht man jetzt angeblich gegen Fake News intern vor. Es gab irgendwie einen Mitarbeiter aus RTL Nord, der hat über die Jahre verschiedene Artikel irgendwie gefälscht und ja, nachgeholfen, beziehungsweise hat dann aber auch so Sachen gemacht, die er gar nicht hätte machen dürfen. Zum Beispiel, dass er eben geheime Filmaufnahmen gemacht hat und hat dann die auch gesendet, darunter aber geschrieben, das wären jetzt nur eine nachgestellte Szene und solche Sachen. Also hat sich da ein bisschen schuldig gemacht, den haben sie jetzt rausgeschmissen und RTL ist ganz peinlich berührt. Ja, wir hatten das aber letztes Mal schon, dass RTL und Fake irgendwie nicht so richtig sich beißen so als Begriffe, ne? Das war ja der gleiche Fall, aber jetzt haben sie hier halt geschrieben, dass sie weitergegangen, sozusagen, ne? Noch mehr Sachen jetzt geprüft haben, ja, und da noch mehr gefunden haben auf jeden Fall und dass sie jetzt ihre Sachen auch umstellen, dass sie jetzt stichprobenartig in Zukunft die Beiträge prüfen wollen von den Leuten, wo ich mich auch frage, warum habt ihr das nicht schon lange gemacht? Also, aber es geht vielleicht einfach davon aus, dem Motto. Ja, ich glaube auch, dass sie ehrlich gesagt damit auch spekuliert haben, dass manche Leute da den dramatische Sachen irgendwie bringen und das denen egal war, ob die wahr sind. Und wenn ein Redakteur darunter schreibt, irgendwie eine nachgestellte Szene und die ist nicht nachgestellt, wie willst du das denn jetzt auch wissen? Nicht, war es nicht umgekehrt? War es nicht so, dass du... Nee, das war so, der hat eine echte Szene gezeigt und nachgestellt runtergeschrieben. Also das war auch so ein Ding. Also, dass man ja auch solche echten Szenen nicht unbedingt benutzen darf. Ne? Ich weiß ja nicht, wie ARD und so das macht, aber Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall da auch irgendwelche Stock-Sachen da irgendwie gezeigt aus dem Archiv Okay, das auch. und halt auch nicht dazu geschrieben, dass die aus dem Archiv waren, sondern wie neu halt eben ausgegeben. Sowas halt. Ja, RTL säubert also mit einem harten Besen den eigenen Laden. Toi, toi, toi. Okay. Wer hat Ja, das verursacht? ich denke mal, das kommt vom Price, wie ich den Preis kenne. Hört er nicht zu? Ja, das kommt Wir vom hören ihn Preis. nicht. Ah, also, oder das, ja. Ihr müsst nur mal ruhig sein, dann hört man mich Ah. auch. Judge dismisses 250 Million Defamation Lawsuit against Washington Post. Hier geht es um die Nick Sandman-Angelegenheit. Wenn man sich noch daran erinnert, das war eine Gruppe von Schülern, die diese roten Donald Trump-Kappen aufhatten. Und das wurde in den Medien als sehr konfrontativ dargestellt, was da vor sich gegangen ist, obwohl das alles relativ unverfänglich war. Und daraufhin hat sich eine Medienempörungswelle losgetreten gegen die Schule, gegen die Schüler und insbesondere gegen die eine Person, die wir hier jetzt eingeblendet sehen, gegen den Nick Sandman, minderjährige Schüler. Und ja, da ist im Endeffekt nichts weiter passiert, als dass die eine Gruppe hat auf den Bus gewartet, der sie abholt. Eine andere Gruppe hat da einen Protest gemacht. Ja, das war einfach eine andere Gruppe, die einen Protest hatte. Und die haben dann angefangen, die Schüler, die gewartet haben, zu beleidigen. Da ist aber nicht großartig viel passiert. Dann kam irgendwann der andere Herr von einem anderen Protest, dieser Indianer mit der Trommel. Und dann standen die sich ein paar Minuten gegenüber und der hat auf seine Trommel eingeschlagen. Und ja, das ist im Endeffekt das, was faktenmäßig passiert ist. Aber das wurde medial ja ganz anders aufbearbeitet, hatten wir ja auch als Thema. Und jetzt ist es so gewesen, dass dies bei normalen Gerichtsprozessen üblich ist, dass wenn eine Klage anhängig ist, dass erstmal die Gegenseite versucht, die Sache direkt aus der Welt zu schaffen, dass das Verfahren direkt eingestellt wird. Und da hat jetzt der Richter entschieden, dass das Verfahren eingestellt werden kann, anhand der Sachen, die eingereicht wurden im Rahmen der Klage. Das hat für etwas Verwirrung gesorgt, weil einerseits formal das etwas seltsam gelaufen ist. Die Entscheidungen in diesem Dismissal wurden eigentlich mit Sachen begründet, die eigentlich Zeugenvernehmungen oder andere Sachen erstmal voraussetzen würden und Akteneinsicht und andere Sachen. Das wurde einfach vorweggenommen. Und das ist natürlich ein sehr guter Grund, dass das in die nächste Instanz geht. Wird auf jeden Fall auch in die nächste Instanz gehen, wird weiter entschieden werden. Und der Richter hat sich weiterhin darauf berufen, dass die Washington Post, um die es hier konkret geht, andere werden auch noch verklagt werden, aber hier geht es um die Berichterstattung der Washington Post, dass in den Nachrichtenartikeln von denen und in den Social Media Tweets von denen der Nick Sandman oftmals nicht mal namentlich genannt wurde. Und dass das, was dort dargestellt wurde, nicht als Diffamation, also als Slander, was strafbar wäre, gezählt werden kann. Um die Berichterstattung nochmal zurückgerufen, es wurde halt so Relotius-mäßig ein Bild gezeigt, ah, das ist eine Atmosphäre des Hasses gewesen und es wurde mit sehr vielen vagen Begriffen die ganze Sache umschrieben und der Richter hat halt gesehen, okay, das ist alles so vage gewesen, dass man das konkret nicht dem anlasten kann. Aber wie gesagt, die Begründung ist etwas seltsam, weil normalerweise, um zu so einer Einschätzung als Richter zu kommen, da gibt es ja Verfahrensregeln, da müssen Zeugen befragt werden, da muss erstmal eingeschätzt werden, wie ist das überhaupt gewesen. Und hat alles nicht stattgefunden, soll in diesem Verfahrensschritt auch gar nicht stattfinden. Aber es wurde halt mit einer Begründung abgelehnt, die eigentlich sowas voraussetzen würde. Also wird es in die nächste Instanz gehen. Und ja, eine Seite schreit, oh, das ist ungerecht und der Richter hat einen Bias. Ja gut, er hat einfach seltsam entschieden. Es ist nicht so ganz nachvollziehbar, warum er das gemacht hat. Und dann ist es nur einer von vielen Fällen, die anhängig ist und es wird auf jeden Fall in die nächste Instanz gehen. Also bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall sehr seltsam, dass es abgelehnt wurde, weil an sich ist es ein Standardverfahrensschritt gewesen, ja, dass die Gegenpartei einfach sagt, okay, die Klage, die ist so frivol oder die hat gar keine Grundlage, wir brauchen uns das gar nicht weiter anzugucken. Ja, und ich meine, dass das nicht der Fall ist, ist eigentlich jedem, der die Berichterstattung mitbekommen hat, klar. Ja, also dass zumindest der Eindruck erweckt wurde, dass da Sachen stattgefunden hätten, die nicht so stattgefunden haben, wie sie tatsächlich stattgefunden haben, das ist klar. Naja. Da kommen wir zu einem traurigen Fall. Bloggerin, die jüdische Familiengeschichte erfand, ist tot. Ja, das ist eine Dame, Marie-Sophie Hinks, oder war eine Dame, die hat in Irland studiert und ist dort aufgefallen mit verschiedenen Aktionen, dass sie quasi ja, eine Verfolgungsgeschichte in ihrer Familie aus dem Zweiten Weltkrieg hätte. Und es hat sich alles herausgestellt, dass es alles nicht so ganz so war. Und dass, also sie hat beispielsweise auch Anträge und Dokumentationen nach Yad Vashem geschickt, um halt diesen Status anerkannt zu bekommen und solche Sachen. Und das ist halt alles familiengeschichtlich etwas anders gewesen, wie sie es dargestellt hat. Familienmitglieder von ihr widersprechen ihren Aussagen auch teilweise und es ist jetzt wohl so gewesen, dass sie wohl mentale Probleme hatte und verschiedene parallele Realitäten wahrgenommen hat und einfach mit dieser ganzen Yad Vashem-Angelegenheit so hohe Wellen geschlagen hat und so ein großes Medienecho getroffen hat und als Lügnerin und als sehr, sehr antisemitisch und was auch immer noch alles dargestellt wurde. Es war wohl jetzt für sie so eine starke Belastung, dass sie sich leider umgebracht hat. Das ist ja vielleicht die Vermutung, ne? Steht ja, dass es noch nicht ganz geklärt ist, aber auch fremd die Einwirken wohl nicht. Was man halt sagen muss, ist vielleicht auch, um das ein bisschen verständlicher zu machen, dass sie sehr viel Erfolg hatte mit ihrem Blog, mit den Geschichten, die sie da erzählt hat von ihrer jüdischen Familiengeschichte, dass sie Preise bekommen hat. Und dass sie das alles halt aberkannt bekommen hat und dann natürlich auch sicherlich das Ziel war von wütenden Reaktionen von Menschen, die sich da irgendwie drüber echauffiert haben, was sie da gemacht hat. Das ist eine schwierige Situation, halt aus der Chefetage auf einen nackten Boden zu prallen, ungebremst, ist sicher nicht einfach für einen Menschen. Und, ja, also. Ja, nun, das war aber auch ein Luftschloss, auf dem sie da gestanden hat, ne? Ja, natürlich, aber das zeigt, ich denke ja auch nicht, das wird ja, dass sie das überhaupt gemacht hat, zeigt ja schon, dass sie keine stabile Persönlichkeit war. Also man ist ja keine stabile Persönlichkeit, wenn man sich selber dann Opferstatus zimmern muss. Sie hat halt wirklich auch einen Namen erfunden und hat dann diese Unterlagen an Yad Vashem geschickt und die haben da ja ein großes Archiv und keine dieser Personen haben die da in ihrem Archiv gefunden mit irgendeinem Hinweis. Oder ihre Großmutter, von der sie immer geschrieben hat, ihre jüdische Großmutter war Lutheranerin. Und sie hat dann am Ende versucht, das noch so abzuwinken von wegen, ja, das wäre ja eh alles Literatur. Das dürfe man halt jetzt nicht so ernst nehmen und so. Aber hätte sie halt von vornherein irgendwie gesagt, ich schreibe hier was Fiktives, es ist ein Projekt irgendwie zum Holocaust oder was auch immer. Das wäre besser gelaufen, aber halt sich selber halt diesen Opferstatus aufzukleben, das, ja. Ja, hier haben wir eine Entscheidung der UN von letzter Woche. Es gab eine Resolution, in der Israel dafür verurteilt wurde, dass es den palästinensischen Frauen das Leben schwer macht. Die könnten sich wegen Israel nicht vernünftig in ihrer Gesellschaft integrieren und hätten halt Schwierigkeiten dabei, auf eigenen Beinen zu stehen und solche Sachen. Ist halt ganz ironisch, wenn man sich überlegt, wie halt in Palästina das aussieht mit halt den islamischen Gesellschaftsregeln, dass da Frauen sowieso irgendwie grundsätzlich nicht die Rechte haben, die Männer haben. Aber das ist Israel schuld. Es gab eine Abstimmung. Deutschland hat sich enthalten, heldenhaft. Diese Sonntagsreden darüber, dass die Abstimmungsergebnisse stehen auch ganz unten. Ja. Sich die Länder angucken, wie sie gestimmt haben. Ja, da wäre ich dann auch noch drauf gekommen, dass halt Deutschland hat sich enthalten, aber dafür gestimmt haben solche Vorzeigeländer wie Saudi-Arabien, Sudan, Pakistan, Turkmenistan, Venezuela, Jemen, Philippinen, aber halt auch Russland, Japan, Indien, Frankreich, ja, so, und halt Kleinkram. Aber ich finde es schon interessant. Nur die USA und Kanada haben gegen diese Verurteilung gestimmt. Und wie gesagt, Deutschland hat sich heldenhaft enthalten. Und das UK auch. Ja, also den Rahmenplan, der für die nächsten 2 Jahre für den Economic and Social Council von den Vereinten Nationen aufgestellt wurde. Da gibt es 20 Bullet Points mit Unterpunkten. Und der einzige Bullet Point, der halt was mit Frauenrechten und sowas zu tun hat, hat halt Israel halt als Ziel. Nur, dass man weiß, worum es überhaupt geht. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Erklärung, Israel zu verdammen. Es geht darum, wo soll in den nächsten 2 Jahren das Augenmerk draufgelegt werden im Sinne dieser UN-Programme. Und ja, bei Israel soll man mal genauer hingucken. Wobei, wenn man sich den Bericht vom vor 2 Jahren anguckt, das ist ja tatsächlich so. Frauenrechte sind weltweit, da ist es teilweise wirklich nicht gut mitbestellt in gewissen Ländern. Und da wirklich Israel nach vorne rauszustellen, das ist wirklich Ironie. Gerade aus den Ländern, die in diesen Berichten immer die ersten Plätze belegen. Ja, das erinnert mich auch an diese Geschichte damals, als diese Umfrage präsentiert wurde, dass Amerika auf Platz 10 der gefährlichsten Länder für Frauen gelandet ist. So, dieses so, hä? Ja, das war ja vor allen Dingen auch so eine Umfrage unter Frauenberatungsorganisationen quasi, wo du dann halt diese kompletten Ideologen hast, die stehen, da stehen und sagen, ja, hier ist alles Rape Culture und so. Und da hast du Platz 10. Ja, davon, da war auch sehr viel, das war ja der Global Gender Gap Report. Ich weiß, da hat man, glaube ich, kurz nochmal drüber gesprochen. So, sind wir wieder mal beim Thema Videospiele. Wisst ihr ja, kleiner Pet-Peeve von uns. Die Designer von Videospielen stellen sich Spiele oder erdenken Spiele ohne Waffen. Und in einem Moment, wenn das echte Leben von Krisen irgendwie bedroht ist, sagen die Spiele-Designer, dass die Spiele einen Rückzugsort vor dieser Gewalt bieten sollen und diese Gewalt nicht feiern sollen. Wenn ich da direkt mal unterbrechen darf, Spiele ohne Waffen gibt es doch schon lange. Ich sage nur Street Fighter. Ich wollte immer sagen, außerdem wie Super Mario oder sowas. Ist auch ohne Waffen. Super Mario benutzt Waffen. Ja, der kann einen Feuerball schießen. Okay. Na gut. Ja, aber Pac-Man oder Snake oder. Pac-Man. Der Snake sollen wir auch. Der isst Äpfel, der Snake. Also ich weiß, also. Ja, na und? Der Apfelmeister empfindet das nicht als Gewalt oder als Apfel? Ja, also ich finde es halt wirklich. Also hier, das ist wieder so ein typisches. Das ist ein Spiel, wo man was sammeln kann oder Barbie, wo man seine Frisur natürlich. Hat. Ja, natürlich. Auch, ne? Klar. Und der kommt dann natürlich hier auf Sachen wie Dear Esther, Gone Home und Firewatch und wie toll das ist und wie toll er das gefunden hat, dass es da halt kein Geschieße drin gab. Oh. Ein bisschen Frieden, ein bisschen. Viele Designer, mit denen ich gesprochen habe, haben vorgeschlagen, zum Beispiel Katastrophenfilme als Spiele, in denen man Überlebende aus einem Schiff retten muss oder aus einem Raum, aus einer Raumstation. Ich glaube, das habe ich schon gesehen heute, dieses Spiel. Hat es noch nie gegeben. Ja, auf jeden Fall. Dieses Beispiel mit der Barbie eben hier, Mammon, ne? Also das ist ja Gewalt, das ist ja wirtschaftliche und so, und dass man da diese ganze Schönheitswahn und so. Also, das mich erwischt. Es ist Gewalt. Also, kann man nichts anderes sagen. Was war das? Achso, die Idee, Menschen umzubringen, um zu gewinnen, wird viel zu realistisch, als dass sie noch viele Menschen unterhalten könnte. Aber Keith Stewart, die Leute kaufen aber weiterhin Ego-Shooter. Und gerade auch dieses Spiel. Also alles, was auch mit Gewalt zu tun hat, macht durchaus große Umsätze. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur so eine kleine Gruppe, so eine revolutionäre Speerspitze, die damit nicht zurechtkommt und die sich deswegen mehr Walking-Simulatoren oder Animal Crossing oder irgend so einen Scheiß wünscht. Ja. Aber ich glaube, der größte Teil der Menschen möchte weiterhin irgendwie was Forderndes und was, wo man sich vielleicht auch gegen andere messen kann. Und aber Robin Hunicke, Designer, den oder die kennen wir auch schon aus Gamergate-Zeiten. Wenn ich mir vorstelle oder wenn ich über die Klimakrise nachdenke, was sind die Gesetze, die Altruismus und liebevolle Hinwendung zu Menschen in den Menschen hervorbringen können? Wie kommen wir an dieser Tragödie vorbei, wo es nur Angst und Gewalt gibt als Lösung für ein Problem? Und deswegen müssen jetzt alle Spiele-Designer daran arbeiten, wie wir mit den Spielen die Leute mehr ansprechende Systeme kreieren, mit denen wir die zwischenmenschliche Liebe verstärken können. Dafür sind Videospiele da. Um die zwischenmenschliche Liebe in der Klimakrise zu stärken. Das Private ist politisch. Selbst euer Spaß ist politisch. Und ja, wir werden das jetzt ja besser mal so machen. Besser einfach mal so machen, dass die Spiele euch halt beibringen, wie ihr Greta toll findet und nicht mehr, wie man irgendwie auf was schießt. Ja, das wird doch aber sicherlich direkt verbunden. Du musst auf Greta schießen. So was gibt es ja Gott sei Dank noch nicht. Oder vielleicht nur unter der Hand. Wer weiß. Ja, unter der Hand oder so. Und hier haben wir einen ganz anderen Artikel. Oh, das ist Trost. The Truth About Sexualized Games, New Research on the Impact on Men and Women. Also welchen Einfluss nimmt die Sexualisierung auf die Menschen? Und wir kennen ja alle unsere händeringenden Leute wie Anita Sarkeesian, die schon, wenn man eine Prinzessin retten muss in einem Spiel, das alles völlig in Gefahr sehen und nicht verstehen können, wie man solche sexistischen Spielideen weiter transportieren kann. Aber in diesem Artikel, da geht es um Abel könnte das jetzt besser erklären, wie so eine Metastudie, wo man halt geguckt hat, was ist hinter den Studien, die zu dem Thema bisher gelaufen sind, was kriegt man da raus, wenn man die überprüft und vielleicht auch vernetzt und guckt. Ja, und im Endeffekt ist das, was sie rausgefunden haben, dass der Grad der Sexualisierung keinen wahrnehmbaren Effekt auf Spielerinnen hatte. Ja. Und dass einige der Studien, die herausgefunden haben, dass es diesen Effekt gibt, äußerst fragwürdig sind in der Auswahl ihrer Gruppen, in der Art der Fragestellung und so weiter und so fort. Also laut dieser Metastudie, die ich selber noch nicht gelesen habe, aber es wird zwar hier nochmal gesagt, klar, natürlich sollte man Frauen und Männer besser darstellen oder Frauencharaktere besser darstellen, einfach weil das besser ist und so, aber es ist halt lange nicht so gefährlich, wie behauptet wird. Und man sähe ja auch an Sachen wie The Last of Us und Tomb Raider, dass wir eigentlich uns nicht beschweren können, was weibliche Charaktere angeht im Moment. Tja. Meinst du, das wäre mal praktisch ein bisschen realistischer Beitrag zu dem Thema, ja? Ja, muss ja auch mal sein. Ja, bitte gerne. Ja. My gender, my words. Genau, hier die Jungliberalen Berlin haben hier einen Beschluss gefasst, der ja so ein bisschen nicht ganz so schlimm ist, wie ich zuerst dachte, aber immer noch schlimm genug. Auf jeden Fall sagen sie hier, sie treten für Vielfalt, Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein und erkennen an, dass gesellschaftliche Minderheiten durch die deutsche Sprache ausgeschlossen und diskriminiert fühlen können. Und das ist scheinbar wichtig, denn darum akzeptieren die jungen Liberalen in Berlin jede Form, welche die Gleichberechtigung der Geschlechter verfolgt. Und das ist jetzt ganz lustig, sie sagen, wie etwa durch die Nutzung des generischen Maskulinums, wo die ganzen SJWs auf jeden Fall alle Rii sagen würden, oder Femininums, eines Unter- oder Querstriches, eines Großbuchstaben oder eines Sterns, wo ich wiederum Rii sage. Ob jemand gendern möchte, sollte jeder und jede jedoch frei entscheiden dürfen. Da hättet ihr auch ruhig mal jeder schreiben können. Aber egal, das Nutzen oder Nicht-Nutzen von Sprachelementen darf von den Inhalten des Textes nicht ablenken. Gleichzeitig lehnen wir jeden Zwang zum Gendern ab. Die eigene Sprache ist Ausdruck eines oder einer einzelnen Vorschriften, wie etwa einen Genderzwang an den Universitäten, müssen abgeschafft werden, sagen die Herrschaften. Ja, ist im Prinzip auch in Ordnung, ne? Soll jeder schreiben, wie er will. Was der Staat macht, ist ja die Frage, ne? Wie der Staat das organisiert, seine Kommunikation und die Kommunikation mit dem Bürger. Ja, genau, der Experte hier, ich kenne nicht, wer war das denn, die Nummer? Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg. Der meinte eben, dass teilweise die Verwaltung gar nicht mehr nach Vorschrift arbeiten kann, wenn sie, oder gar nicht mehr nach Vorschrift arbeitet, wenn sie solche Begrifflichkeiten so umdeutet. Ja, und dann eben die Personalität da teilweise rausnimmt. Einfach um irgendein Geschlecht zu vermeiden oder so. Vermeintliches, eben das Maskuline, das Generische. Ja, wenn das dann so weit geht, dass man das möglicherweise anfechten kann, was die Behörden von einem möchten, dann wird das auch ganz schnell aufhören mit den Gendersprache. Also durchaus vorstellbar, dass das vor Gerichten dann nicht so durchgeht, meinte jedenfalls Peter Eisenberg. Ganz schlechter Gedanke. Ja, mehr war da nicht. Next. Ja, und in Berlin gibt es angeblich den Schwepsenkrieg. Schwepsenkrieg im Kiez, habe ich mir gesagt. Und dahinter verbirgt sich tatsächlich sowas Ähnliches wie im Rest der Gesellschaft auch, nämlich dass die jüngeren Queer-Leute irgendwie sich überhaupt gar nicht mehr definieren wollen und mit dem Finger zeigen auf die älteren Schwulen und ja, denen im Prinzip eine Spaltung vorhalten und überhaupt, das sind ja alte weiße Männer und so. Tatsächlich so, ne? Und daraus entwickelt sich hier, heißt es jedenfalls bei queer.de so, ein Kulturkampf. Da bin ich noch nicht ganz so sicher, aber dass die Schwepsen, dass die Schwulen und die Lesben nicht immer so gut miteinander konnten, das ist auch nicht neu. Da gab es doch, glaube ich, zum Beispiel von unserer Verfassungsrichterin Bär auf einem so einem Event vom CSD so eine Ansprache, dass man mehr zusammenhalten müsste und dass sie irgendwie so und so ausgezeichnet wird, weil für die Zusammenarbeit gekämpft und so weiter. Also da gibt es durchaus wohl noch Nachholbedarf bei diesen Leuten oder in der Szene. Ja, aber schade, dass das eben wieder genauso ausartet wie im Rest der Gesellschaft, finde ich unmöglich. Ne? Und die Schwulen, die hatten ja die haben ja jahrzehntelang sozusagen die ganze Arbeit gemacht, ne? Die haben die ganze Kulturarbeit eben gemacht und die Gesellschaft irgendwie aufgeklärt und weiß ich nicht was, also schon ein bisschen ärgerlich. Naja, das ist ja wie Fridays for Future auch nicht anerkennt, dass es schon Generationen vor ihnen in Deutschland gab, die sich für Umwelt engagiert haben. Das hier ist übrigens sogar von der Berliner Zeitung, also noch ein bisschen Mainstream-mäßiger. Und ja, dieses ganze Gehacke da mit den Schwulen und den Lesben und den Querleuten in Berlin, da haben wir ja auch schon in der Vergangenheit drüber berichtet und es hatten uns ja auch zwei, drei Leute was dazu geschrieben, die da, also zumindest behauptet hatten, sie wären da auch zu Hause in dieser Gesellschaft und das quasi auch noch so ein bisschen bestätigt haben. Dass es da halt auch um diese ganzen Zentren irgendwie ein riesen Gerangel gibt, so und ja, dieses ganze Community ist halt ein merkwürdiges Konstrukt irgendwie. Also einen auffälligen Fakt haben sie da auf jeden Fall auch noch am Ende genannt, und zwar haben die wohl einen neuen Vorstand gewählt in der Berliner Community-Zentrale da, oder was auch immer das heißt, weiß ich jetzt nicht, und haben da neu gewählt, und da kamen aber die Queer-Leute plötzlich mit 50 neuen Mitgliedern an. Und haben dann irgendwie den Vorstand übernommen und so. Also das ist natürlich nochmal so eine Art, ne? Die gar nicht geht eigentlich. Ja, und Straight Pride hat mit Netflix geworben auf seiner Webseite, dass sie demnächst bei ihnen Werbung schalten würden. Netflix hat sich dagegen verwahrt und die Nutzung des Logos untersagt. Jetzt haben sie das Logo auf ihrer Webseite durchgestrichen. Ich denke mal nicht, dass das helfen wird. Ja, und jetzt kommt erstmal die Unterlassungsaufforderung. Dann werden die das wahrscheinlich auch unterlassen. Aber es wird sich dann natürlich auch gleich darüber aufgeregt, also wie die drauf sind und so, dass irgendwie ja, die Behauptung, dass sie ja sozusagen gegen ihre Unterdrückung kämpfen müssten oder so, die Normalos. Die ist natürlich irgendwie hergeholt, ne? Und begründet wird das mit Normen, aber wie gesagt, Normen kann man eben ändern, ne? Also klar, dass Leute, die nicht gegen die Normen verstoßen, auch nicht irgendwie groß um Anerkennung kämpfen müssen, das leuchtet schon ein. Ne? Nur Normen können sich eben ändern und das ist ja eben das, was man so gefühlt wird. Ne? Aber ich meine, nur weil jemand heterosexuell ist, ist er ja noch lange nicht allen anderen Normen entsprechend. Das ist ja auch wieder... Das ist aber die Norm, um die es hier geht. Was jeder heute, Mensch hat sein Päckchen zu tragen. Wann kapieren die das endlich? Ja, ey. Und außerdem... Och, ich finde das auch so lustig, wie in diesem Zusammenhang halt so getan wird, als würde ja niemand auf die Idee kommen, den Leuten irgendwie einzureden, dass sie schlechtere Leute sind oder so, weil sie heterosexuell sind. Ja, doch. Ja, ja. Also heutzutage ja schon. Es gibt diese Extremisten, ja. Ja, und also von daher kann ich das auch verstehen, wenn man da irgendwie sagt, man braucht auch irgendwie was, wo man, also ich weiß jetzt nicht genau deren Beweggründe jetzt von dem Straight Pride, aber nehmen wir mal an, die Beweggründe sind da irgendwie so wie bei dem Gay Pride Kram halt auch, dann würde ich da schon eine Sinnhaftigkeit hintersehen. Aber ja, auf jeden Fall haben sie hier geschrieben, dass sie, also die hatten das nicht nur durchgestrichen, das Logo, die hatten auch noch irgendwie drunter geschrieben, dass sie Netflix die Leute doof findet, also die Heterosexuellen und mit Axe, haben sie sich auch noch angelegt hier mit den Duftleuten. Und die haben, ist es auch nur in so einer Aktivistengruppe oder Künstler oder sowas, weil die heißen doch auch so komisch, die haben irgendwie so einen komischen Namen, Super Happy Fun Day oder sowas. Super Happy Fun America. America, ja. Die triggern natürlich absichtlich, aber ich finde, das denke ich auch, ja. Bis jetzt sind sie nicht unter die Gürtellinie gegangen. Die Gegenantwort war teilweise ein bisschen seltsam. Sowas wie beispielsweise Netflix hat geschrieben, you should know that we are unafraid of bullies. Our legal department is here. It's queer and it's telling you to steer clear. Ja, also die Unternehmen nutzen das auch als Plattform, um so ein bisschen Virtual Signaling zu betreiben. Ja, also das ist natürlich eine absolut... Ja, es ist immer doof für Unternehmen, sich positionieren zu müssen. Nein, abseits von allen juristischen Kram ist so eine Antwort irgendwie an so einen kleinen Verein zu schreiben, hier, wir als Netflix, wir lassen uns doch nicht bullien. Ja, also wo ist denn das Bullying? Die haben gesagt, ja, Netflix könnte ein Sponsor vielleicht sein. Ja, und dann, ja, Netflix mag keinen Weißen. Ja, was ist denn da Bullying? Keine Straighten in diesem Fall. Aber also für mich klingt das auch, als hätten sie das extra gemacht, damit sie halt irgendwie Beef mit Netflix haben, weil das einfach die Bekanntheit ihrer Aktion in die Höhe treibt. Also, ja. Im Juni durfte Jasmina Banaschuk, uns bekannt aus Fappygate und diversen schönen Twitter-Ausschnitten, eine Rede Fernsehen bei der Startstiftung halten. Und es war überwältigend, der Raum gefüllt mit jungen Menschen, mit Migrationshintergrund, voller Träume, voller Stärke, voller Hoffnung. Ein ganzer Raum voll Migrationshintergrund. Ja. Wie motiviert man Menschen, die offensichtlich schon so motiviert sind? Ob sie wohl die ganze Color hinterher wieder von den Wänden abgekriegt haben. Und dann, wie man es von ihr erwartet, geht es natürlich nicht irgendwie um Motivation, sondern es geht darum, zu zeigen, wie schwer es die kleine Jasmina hatte als Aktivistin und wie sehr Selbstpflege. Ja? Also, dass man sich auf jeden Fall, sobald es hart wird, muss man sich zurückziehen. Und das hat sie auch getan. Also, sie sieht sich nicht als feministische Aktivistin. Das machen andere, die das viel besser können und so. Ich war als Kind nie ein Mädchen, das man als familiär gut eingeordnete bezeichnet. Ist das, hätte man mir als Kind gesagt, dass mein Meckern und mein Ding und sowas als Engagement gilt, hätte ich die Person wohl mit großen Augen angeguckt. Und als ich wirklich Mitte 20 war, also es ist wieder so eine typische Ich. Trotzdem, viele andere und ich ließen nicht locker. Wir erhielten Hass im Netz lange, bevor Politikerinnen und Journalistinnen das Thema für sich entdeckten. Man schickte mir etwas anonym in die Uni. Anonym in die Uni? Wie ist das denn bei dir angekommen, ey, oh Mann? Bundespräsident Gauck schrieb mir einen offenen Brief und erhielten dafür Häme. Ich selbst promovierte zu der Zeit. Rissen meine Gedanken daran, jemand könne mir auflauern, mich nachts aus dem Schlaf. kurz gesagt, das ging mir alles andere als gut. Ich glaube, das mit dauernde externe Framing Moment, als darf Opfer. Ich mal kurz, darf ich mal kurz das mit dem mit dem offenen Brief, da ging es wahrscheinlich um den Begriff Tugendfuror, ja, den der gute Herr Gauck ja mal benutzt hat im Zusammenhang mit der Rainer Brüderle-Geschichte. Und da hat sich ja dann auch eine ziemlich bekannte Feministin bei Twitter dann den Twitter-Namen @Tugendfurie gegeben, der darauf angespielt hat. Das dauernde externe Framing als Opfer führte dazu, dass ich selbst begann, mich hauptsächlich als Opfer zu definieren. Kurzer Moment der Weisheit blitzt auf. Und dann hatte ich eine wichtige Erkenntnis. Ich konnte mich zurückziehen. Ich musste diesen Kampf nicht kämpfen. Ich konnte mich meinen Sachen widmen. Ich sagte alle Interviewanfragen ab, alle Workshop-Anfragen, alle Textanfragen. Ich widmete mich meiner Promotion und schloss sie ab. Mehrere Jahre wies ich jegliche Verbindung zu feministischem Aktivismus von mir. Ich habe immer wieder Tweet um Tweet geschrieben, sage ich dir. Ja, die schreibt doch irgendwo wirklich wieder, wir haben uns die Hände wund geschrieben. Ja, also, das bin ich, glaube ich, gerade drüber gescrollt hier. Aber das ist ja sowas wie die Augen blutig zocken oder so, ne? Bescheuert, echt. Ja, das ist deren Variante von Masturbation. Es gibt so etwas wie ungesunde, ja gefährliche Dynamiken des Engagements, auf individueller Ebene, auf Gruppenebene. Abstand ist nicht nur okay, er ist grundsätzlich wichtig. Abstand kann lebensrettend sein. In meinem Fall dadurch, dass ich nach wie vor für Themen wie Feminismus und Diversität brenne. Dass ich nach wie vor gern darüber spreche, nur eben in einem Kontext, in dem ich mich wohlfühle. Ja, genau, ohne Widerspruch, ohne Zweifel. Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, Transpersonen, Menschen mit Behinderung, Menschen aus bildungsfernen Familien, Menschen, die von Hartz IV leben, sie alle sind Diskriminierungen ausgesetzt, sie alle sind Ziele von Rechten und sie und wir alle sind potenzielle Opfer. Aber sie. Opfer ihrer eigenen Rechte, ja. Aber sie und wir alle sind ebenso Expertinnen darin, zu überleben. Jeden Tag, den wir gegen die Ohnmacht gewinnen, ist ein guter Tag. Ich bin stolz auf euch und bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Ja, Jasmina. Es ist wirklich unglaublich, wie wenig man sagen kann in so viel Text und wie oft man das Wort ich benutzen kann. Kannst du mal kurz, guck mal, wie oft das Wort ich. Oh, eigentlich müssen wir noch ein paar wärmen. Also, es ist. Und dafür wird jemand eingeladen, um eine Rede zu halten. Ne? Für den Blödsinn. Und die armen User denken sich auch, also die Leute, die da. Na, nur 158 Mal. Ich. Also bei dieser Startstiftung geht es ja im Endeffekt um ein Förderungsprogramm und das läuft auch unter dem Schirm der Hertie-Stiftung. Nur so nebenbei. Weil ich im Rheinland aufwuchs und dort vegetarisch meistens Fisch hieß. Oh Gott. Das arme Mädchen sitzt an so vielen Intersektionen der Ungerechtigkeit, dass mir fast schon eine Träne, aber nur fast. Ich. Geil. 158 Mal. Ja, jetzt, wo wir endlich den weiblichen Tor haben, lasst uns jeden bleichen, männlichen und abgestandenen Superhelden umwerfen, den wir kriegen können. Nur ein paar Plätze von Charakteren in der ersten Reihe in den Boxoffices zu kriegen, ist nicht positiv, sondern das muss so sein und jetzt hier und wegen auch wegen der armen Actors of Color müssen wir weiterkämpfen. Und ja, und wie gesagt, also man fordert hier wirklich nicht nur irgendwie, also es reicht nicht, wir kriegen den Hals nicht voll, sondern wir müssen jetzt auch noch die ganzen anderen männlichen Superhelden loswerden. die Bleichen vor allem, die Bleichen. Wie schön man das hier umschreibt, dass man die Bleichen Superhelden loswerden will. Los auf die Art. Werden sie die überhaupt los? Ich glaube nicht so richtig. Also das wird doch nicht unbedingt funktionieren halt. So yes, let's plunder the male heroes. And Thor is an excellent place to start. There's a simple mechanism by which someone else can gain his powers, as shown in Endgame with Steve Rogers. Plus, Marvel women have a history of relegation to the sappy love interest, or worse, the feisty girl, whose only power is the super boyfriend backing her up. Jane Foster is a particular victim of this casual misogyny. Blah, blah, blah, blah, blah. Ich weiß gar nicht, was sie mit den gleichen Leuten wollen. Ich meine, der Silver Surfer war doch nur in einem einzigen Film, oder nicht? Der ist doch nicht bleich, der ist reflektiv. Ach so, siehst du mal. Also wieder eine letzte Sache, dieser Big Panther, wie hieß der nochmal, da war noch ein Schwatzer. War auch ein Superheld. Wir treten aus den Schatten und wenn wir auf unsere männlichen Vorgänger treten können, während wir das tun, ist es umso besser. Ist der Endsatz dieses Artikels. Aber das ist alles Liebe. Das ist kein Hass. Hass ist, wenn die Leute sagen, warum habt ihr jetzt das Geschlecht von den Ghostbusters? Das ist Hass. Könnte vielleicht aber auch eine Spur Neid sein. Oh Gott. Ja, und hier geht's gleich weiter. Nichts darf Spaß machen. Computerspiele müssen euch erziehen. Marvel-Filme müssen euch zeigen, dass Frauen echt gute Mary Sues sein können. Und die Formel 1 muss sich auch verpissen. Die Formel 1 ist ein reaktionärer, sexistischer, klimafeindlicher Kampf debilster Art. Abschaffen. Bitte sofort. Jan Freitag hat in letzter Zeit, glaube ich, ein paar Sojadrinks zu viel genommen, könnte ich mir vorstellen. War das nicht schon so, hier, als wir die Crit-Girls abgeschafft haben? Hat man schon extra das gemacht und nicht mehr so. In der Antike zum Beispiel waren Gladiatorenkämpfe Mega-Events in kolossalen Arenen. Im Mittelalter sorgten Exekutionen für Völkerwanderung zum Richtplatz. Die Neuzeit schließlich machte den Sport massentauglich, was darin gipfelte, dass selbst dann Millionen Amerikaner zum Wettstreit pilgern, wenn der Sieger beim Wrestling vorher feststeht. That's entertainment. Ja, wie doof bist du? Die Leute gehen genau aus dem Grund dahin. That's entertainment. Also gerade Wrestling zu nehmen und dann diesen Satz dahinter zu packen, naja. Stellen wir uns mal vor, Gladiatoren und Guillotinieren oder das dummdreiste Showcatchen steroidgestählter Muskelprotze wären auch hierzulande Publikumsmagneten. Würde die Tagesschau davon berichten? Denn das Äquivalent zum Testosteron gesättigten Amüsement meist männlicher Massen wird auch am Sonntag gegen 20.13 Uhr die wichtigste deutsche Informationssendung bestücken, kurz nach der Weltpolitik, aber vorm Wetter kommt die Formel 1. Intelligenzverachtend, ressourcenverschleudernd, sexistisch. Und das ist bis von seriöse Medien von der ARD bis zur Süddeutschen Zeitung reiten mit, anstatt zu fordern, die denkbar größte Sauerei der gesamten Freizeitgeschichte endlich zu verbieten. Und zwar sofort. Und natürlich kommt dann Fridays for Future und während die dann demonstrieren, wirkt ein intelligenzverachtender, ressourcenverschleudernder, zutiefst sexistischer Machismo aller F1 so fortschrittlich wie Donald Trumps Tweets oder die Stadionhenker seiner arabischen Kumpels. Da kann man dann auf einmal, da kann man den Hintergrund des Täters nennen, ne? Bei den arabischen Scharfrichtern, die Freunde vom Trump sind. Und geil ist ja immer im Abschaffen den Titel schreiben und in den Titelzeile und im Text heißt es dann verbieten. Ne? Klar, wie und schafft das, man sonst? Das mit einer männlichen Selbstüberschätzung, die Frauen bloß als Accessoires mit wenig zu sagen, aber viel im BH duldet. Mann, der Bild. Lieber Jan Freitag, in der Formel 1 gibt es keine Geschlechtsbeschränkung. Keine. Jede Frau, die Leistung bringt, um da mitzufahren und die auch nur, ich habe das schon 100-mal gesagt, glaube ich, hier, jeder Rennstall würde sich reißen um eine Frau, die auf Weltniveau fährt, weil die Werbewirkung überhaupt nicht zu übersehen wäre. Das wäre ein Riesen-Coup, wenn eine Frau mit dem Talent von einem Sebastian Vettel oder so käme und fahren würde, da würden die Leute alle Türen aufmachen und rote Teppiche rausrollen und die größten Beträge der Welt bieten für, wenn die das kann. Aber bisher ging es nicht an Freitag. Bisher haben alle Frauen, die das probiert haben, leider nicht die Leistung gezeigt. Und halt da so zu tun, als würden die dann nicht geduldet, ist eine Unverschämtheit. Es ist nicht nur hatten wir mit Monisha Kaltenborn und Claire Williams Teamchefinnen, wir hatten so auch bei diversen Teams Frauen, die Test gefahren sind, wie die Susi Wolf oder diese leider verstorbene Spanierin, an deren Namen ich Maria Villota, genau. Also wie dumm kann man oder wie gehässig und tendenziös kann man einen Artikel schreiben? Ja, auch um zu recherchieren halt, ne? Das ist echt ein bisschen frech. Aber am geilsten finde ich halt im Zusammenhang damit, dass ich vorhin das Rennen gesehen habe, den letzten Absatz, weil er möchte natürlich auch ein paar Leute mitnehmen, die irgendwie sich das vielleicht doch mal angeguckt haben und so, weil es ist ja langweilig. Die letzten Rennen, lalala, überhaupt, echte Spannung mit mehr als 4 Siegern aus mehr als 3 Teams gab es zuletzt 2012, bla bla bla. Wenn man das Rennen heute gesehen hat, das war ein absoluter Wahnsinn und es ist ein Toro Rosso Dritter geworden und es wäre fast ein Toro Rosso Zweiter geworden und ein Racing Point Dritter und Hamilton ist am Ende als Letzter gefahren und solche Sachen. Das war so ein absolut spannendes und begeisterndes Rennen, dass das hier, was der alte weiße Mann wahrscheinlich oder junge weiße Mann Jan Freitag dahin gekotzt hat, doch leider eher verpufft. Ob die ARD bei ähnlich großer Resonanz Hinrichtungen zeigen würde, hat er die ARD gefragt. Aber die ARD hat nicht auf die Frage reagiert. Vielleicht, weil... Die kriegen genug bescheuerte Anfragen jeden Tag. Vermutlich, weil es als zynisch empfunden wird. Zynischer offenbar als die reaktionärste Menschheitsverachtung auf Rädern seit Erfindung des Panzers. Gott, so viel Hass, Jan. Wo kommt der ganze Hass? Wo hat dich die Formel 1 angefasst, Jan? Zeig es mir an diesem Modellauto. Das ist wirklich traurig. Also, und das Zeit, wirklich. Kann ich bei euch auch über irgendwas abkotzen, was ich nicht mag? 2 Seiten lang? Oder muss das dann irgendwie mit Greta zu tun? Ich finde sicher was. Der Professor hast du was, oder? Ich habe jetzt schon was. Eintracht Frankfurt ist böse, ruft mich an, Zeit. Ich schreibe euch den Artikel. Sag mal, wir hatten Hannover beim Auftakt von der zweiten Liga gespielt. Fantastisch, gewonnen, 16-2. Ich habe aber gelesen, die hätten verloren. Das war gelogen. Ich werde das nachher nachprüfen, Chris. Ich komme darauf zurück. Klaas Relotius und so. Gott, echt, Jan Freitag, geh nach Hause. Ja, hier auf jeden Fall... Es gibt jetzt in Nordrhein-Westfalen gibt es die Idee, dass man mehr gegen diese sogenannten Loverboys tut. Also quasi irgendwelche Typen, die Leuten und Frauen was vorgaukeln und die dann Anschaften schicken. Und hier hat sich eine Dame, die hier als Frauenrechtlerin bezeichnet wird, angehende Juristin, die dazu als Sachverständige eingeladen wurde, hat so ein bisschen ja, das Thema verfehlt, sage ich mal. Und quasi insgesamt ausgeholt. Also sie hat halt auch diese Geschichte gehabt, dass sie da jemand bequatscht hat. Und deswegen ist sie halt der Meinung, dass man generell überhaupt Prostitution komplett verbieten muss. Und es liest sich auch... Das Phänomen ist doch nicht so verbreitet. Eher werden die doch tatsächlich gezwungen, damit dass sie die Piste nicht mehr aushändigen und so Dinge. Ja, also es ist in diesem Fall auf jeden Fall nicht passiert und es liest sich auch ganz lustig auf jeden Fall. Also das heißt es dann hier auch so hineingerutscht sei sie da irgendwie und der Typ hätte ihr gesagt, das sei ja legal und ein Job wie jeder andere und so weiter, die Politik hat entschieden, wo ich ehrlich gesagt anzweifeln würde, dass der das wirklich so gesagt hat, aber es klingt für mich so ein bisschen so nach... muss man jetzt direkt aufnehmen, ne, um den Leuten einzureden, dass das irgendwie Mist ist oder so, aber ja. Ja, das ist Mitarbeiter lässt sich immer irgendwas einfallen. Wenn das nicht, dann lässt er sich halt was anderes einfallen. Und da hat er gesagt, er bräuchte irgendwie Geld und so, ne? Und das ist dann irgendwie da, das verstehe ich nicht. Also dann sagt man, nee, ich gehe nicht für dich anschaffen und fertig. So. Wenn du Geld brauchst, geh arbeiten oder was weiß ich. Und ja, oder such dir einen neuen Freund. Aber ich meine, warum ist das jetzt irgendwie die Aufgabe, wieder von der ganzen Gesellschaft sich darum zu kümmern, dass die Frauen keine falschen Entscheidungen treffen in Blauäugigkeit oder wie? Ja. Und ich finde das auch so lustig, dass hier wieder dieser Begriff Loverboys aufkommt. Ja. Weil, fuck nochmal, warum schreibt ihr dieses Wort? Es war, glaube ich hatte einen Artikel dazu eingereicht bei dem Stream, bei dem ich irgendwie durch technische Probleme rausgeflogen bin. Da war das Wort auch schon drin. Ja. Was für ein fucking Euphemismus. Das sind verschissene Zuhälter. Luden vielleicht noch, obwohl das auch schon zu nett ist. Aber Loverboys, was soll denn das für eine Bezeichnung sein? Ja, ich habe auf jeden Fall das nochmal rausgesucht. Also jetzt hier die Definition Zuhälterei nach Strafgesetzbuch. Und da steht halt eben drin, eine Person, die der Prostitution nachgeht, ausbeutet, also das wird bestraft. Das ist jetzt die Frage halt, ob das Ausbeutung ist. Natürlich, wenn ein Mann sagt, ich brauche Geld und deswegen lässt du dich jetzt irgendwie x-mal am Tag da durchnehmen, dann ist das natürlich Ausbeutung. Also, kann man so sehen, ja. Auf jeden Fall, wenn er irgendwie abschöpft. Ansonsten, ich meine, wenn die Frau das für sich macht und das Geld behält, ist mir das scheißegal, muss ich sagen, auch wenn ich das keiner Frau empfehlen würde. Aber, ja. Ja, ich glaube, so einfach ist das halt nicht. Ne? Mit dem Ausbeuten, genau, nur weil du da halt Geld, weil sie haben jetzt hier noch im zweiten Teil, haben sie hier noch seines Vermögensvorteils wegen eine andere Person bei der Ausübung der Prostitution überwacht, Ort, Zeit, Ausmaß oder andere Umstände der Prostitutionsausübung bestimmt oder Maßnahmen trifft, die sie davon abhalten sollen, die Prostitution aufzugeben. Das ist quasi die Definition von Zuhälterei nach deutschem Strafgesetzbuch. Und wer Frauen vor Loverboys schützen wolle, müsse sie vor jeder Art von Prostitution warnen. Sag mal, wir warnen die Leute ja auch. Ich meine, klar, da steht bitte nicht schwimmen oder aber es steht nicht auf jedem Kirchturmdach steht nicht ein Schild, bitte hier nicht runterspringen oder so. Also. Ja, sie verknüpft das halt mit so einer App, die es da irgendwie geben soll, um die Leute zu beraten, wo halt eben diese Sache nicht negativ genug dargestellt wird, ihres Erachtens nach, wo man halt dann irgendwie so Sprüche macht wie der Kunde ist König und so weiter und so fort. Und sie ist halt der Meinung, dass dieses Ding mit von wegen, man hat irgendwie ein schönes Erlebnis irgendwie, was da auch irgendwie gesagt wurde in diesem Video wohl, dass es darum gehen würde, ein schönes Erlebnis irgendwie zu haben, das sei halt Quatsch und das wären ja alles keine schönen Erlebnisse und bla bla bla blub. Und ja, ich denke, da spielt vor allen Dingen halt das rein, was sie da irgendwie sich hat bequatschen lassen, so einen Mist zu machen, wo sie ja von alleine nicht drauf gekommen wäre. Und für irgendeinen Typen, der sie da irgendwie ausnutzt. Und ja, also, aber ich meine, viel mehr kann man da halt auch nicht machen, weil das, was sie jetzt halt machen wollen gegen diese Loverboys, ist Aufklärungsarbeit, ja. Kann ich hier auch machen, direkt hier für gratis. Mädchen, wenn eure Männer euch sagen, ihr sollt für die Anschaffen gehen, sagt nein und sucht euch einen anderen Mann, so, bitteschön. Weil das kann nicht sein, dass das jetzt schon irgendwie nicht in Ordnung ist oder so. Die Leute, dieses ganze Gerede da, das ist halt eben alles, sie hat sich ja dann dazu entschieden, das dann so zu machen. Und das war eine dumme Entscheidung, die sie dann im Nachhinein bereut hat. Aber das ist ja dann, da muss man dann halt mit leben. Also tut mir leid. Und so begannen 6 Jahre in einer Welt und so weiter und so fort. Und an jedem Tag dieser 6 Jahre hätte sie sagen können, nee, heute ist einer mit Borsten dran und hätte gehen können. Also, definitiv, weil wenn Leute mit Heroin anfangen und 6 Jahre lang Heroin nehmen, dann ist es nicht die Schuld des Staats, der nicht oft genug gesagt hat, Heroin ist scheiße. Ja, und außerdem sehe ich jetzt erst, der Typ wird ja auch als Zuhälter bezeichnet und wenn der ein solcher gewesen ist, dann ist es auch ganz klar strafbar. Also, auch jetzt, und das kommt mir in diesem Artikel auch nicht so richtig rüber, dass das einfach gegen sowieso schon verboten ist. Ja, es kommt natürlich erst recht nicht rüber, dass es irgendwie auch einen Sinn hatte oder so, dass sie ihnen Schutz angeboten haben oder so. Und er hat sie überredet, mit Sexarbeit ist hierzulande legal, ein Job wie jeder andere, das hat die Politik entschieden. Ein bisschen anschaffen, da ist gar nichts bei. Sie soll nicht prüde sein und es mal probieren. Hä? Das sind aber überzeugende Argumente. Ja, jetzt gehe ich auch anschaffen. Ja, ich glaube auch, dass sie sich das ehrlich gesagt ausgedacht hat, weil es halt sozusagen direkt auf das passt, was die Politik ja sagt quasi dazu. Ja, und da ist auch schon jemand anders schuld halt, nicht man selber. Was ich halt auch noch sehe, ist, dass da natürlich auch wieder so ein Spannungsfeld ist, weil es gibt ja auf der einen Seite auch diese Pro-Sexarbeit-Bewegung, die ja auch ein Teil von dieser Queer-Bund, was weiß ich, Lobby ist. Und die würde natürlich, sobald irgendwie auch nur ein Schatten auf die positive oder die neutrale Darstellung von Prostitution fällt, auch sagen, nee, hier wird diskriminiert. Ja, was sind sich jetzt hier gerade noch 17 Jahre? Also ich meine, spätestens da sind wir ja eh im Bereich Strafbarkeit. Illegal. Und und das ist halt auch die Frage, ob die Leute jetzt, also wenn es verboten ist und lassen sich trotzdem Leute dazu bequatschen, dann haben dann halt eher die Frauen das Problem, obwohl sie ja dann, wenn sie es verbieten wollen, sowieso wahrscheinlich mit diesem skandinavischen Modell dann da irgendwie agieren, wo sie dann vollkommen bekloppterweise dann irgendwie nur die Leute, die das kaufen, nicht die Leute, die es anbieten, obwohl ja im Prinzip die Dienstleistung dann verboten ist, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber ja, man... Dass sie irgendwie noch schlechtere Bedingungen haben im Endeffekt, dass sie eben versteckt sein müssen und irgendwie alles akzeptieren müssen, weil überhaupt so wenig Kunden mittlerweile da sind und so weiter. Was ist das ist ja in Schweden so, da ist das ja katastrophal für die Menschen oder die Frauen, die davon gelebt haben, bis dahin. Ja, oder so ein Kram. Aber die Dame ist jetzt halt angehende Juristin und das finde ich großartig. Und die ist als Sachverständige in den Landtagsausschuss geladen worden zur Frage, wie man Loverboys bekämpfen kann. Ja. Jemand, der nicht in der Lage war, zu sagen, nein, 6 Jahre. Naja, das sagt sie ja jetzt. Alles verbieten. Und dann gibt es auch keine falschen Entscheidungen mehr, wenn es keiner darf. Ja, vergiss nicht, dass das auch einer durchsetzen muss, diese Schussverbote. Ne? Wir haben ja auch nicht nur Polizisten im Land und so. Was auch noch dazu zu sagen ist, auf jeden Fall, keiner hat ihr zugestimmt, außer der AfD-Fraktion. Keiner hat ihr zugestimmt? Ja. Die ganze Fraktion war nicht der Meinung, dass das so vernünftig ist. Ja, dieses ist hier eine Sache, wo ich drüber gestolpert bin, was auch einen lustigen Doppelstandard mal wieder irgendwie zeigt. Das ist hier ein Beitrag von der Marie von den Bänken. Die hat auch früher beim Sascha Pallenberg hier bei Mobile Geeks mal einen ganz guten Artikel geschrieben gehabt über so ein Sexismus-Zeugs. Die Dame ist halt Model von Beruf. Also ich kenne die da noch von diesem Artikel damals und das ist jetzt hier ein Beitrag von ihr in der Welt. Und da geht es halt um so Fotografen, die ja irgendwie irgendwas tauschen wollen gegen, also Fotos tauschen wollen gegen sexuelle Dienstleistungen oder da irgendwie übergriffig werden bei den weiblichen Models, die sie dann da irgendwie fotografieren und so. Und das Interessante ist halt, also es wird halt so ein bisschen so geframed, so nach dem Motto, ja, die haben wir dann irgendwie wollen das halt irgendwie was haben dann irgendwie dafür und so. Und dann haben sie hier dieses Beispiel da drin, das konnte ich jetzt im Beitrag nicht zeigen, weil das da halt nicht eingeblendet war jetzt hier im Archive, deswegen habe ich das hier nochmal extra. Und wenn man dann hier mal, das fängt ja an mit But Nude is Free, also mit anderen, das ist jetzt hier was das Model schreibt und auf dieser Seite hier haben wir die Sachen, die der Typ schreibt. Und dann sagt er ja, und dann wollte er hier halt schon Fotos vorher haben und dann sagt sie halt, schicke ich dir nicht. Und dann sagt er, ja dann 2000, also 2000 Dollar nehme ich mal an. Der Mann ist professioneller Fotograf und dann sagt sie, du willst also vorher schon mal Nacktbilder von mir sehen. Und dann sagt er, ja, ich möchte sehen, ob du es wert bist. Mit anderen Worten, wert bist, dass ich das umsonst mache. Und das ist halt eben dann Ree und hier die armen Frauen mal wieder und so. Aber ja, man kann das halt eben auch so sehen, Ja, dass die Frauen aber davon ausgehen, so dass sie das als Geschenk kriegen sollten. Und wenn sie es nicht geschenkt kriegen, dann ist es alles ja eine Ungerechtigkeit oder weiß ich nicht was. Weil ich meine, dass das irgendwie moralisch nicht so ganz super ist, diese ganzen Sachen, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Aber auf der anderen Seite, ja, das eine für umsonst, andere für umsonst, keine Ahnung, ob da so ein großer Unterschied besteht. Ich sehe den ehrlich gesagt nicht. Also. Meinung? Ja, ich meine, das ist wieder so ein bisschen wie mit MeToo. Also die Besetzungscouch ist halt nun mal ein stehender Begriff und das nicht von ungefähr. Ja, aber das ist ja eigentlich noch mal was anderes an dieser Stelle jetzt. Also ja, ist schon ein bisschen so ähnlich, weil du brauchst ja auch diese Rollen irgendwie, um bekannt zu werden und so. Und in dem Fall halt von irgendwelchen bekannteren Fotografen, da wirst du fotografiert und dann sagt er halt, du kostest Summe X. Und in diesem Fall geht es halt dann darum, irgendwie, wir machen das umsonst. Ja. Ja, die Aussage, dass er erstmal sehen will, ob sie es wert ist oder so, das ist, glaube ich, Blödsinn, weil ob ein Model das wert ist, das macht sich eher an ihrer Arbeit fest, würde ich sagen. Hübsch sind die meisten. Ja, so, ich glaube, in dem Fall geht es dann schon darum, ob er die gerne nackt sehen will oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also das ja, das war auch nicht professionell, ne? Ja, das ist klar, dass das nicht professionell ist, ist klar. Also wenn das professionell wäre, dann würde er gleich von Anfang an sagen, es kostet 2.000 und dann kann sie ein Ja oder Nein sagen und dann ist die Sache gegessen. Ne? Also. Naja gut, auf der anderen Seite, wenn er Nacktbilder von ihr machen will und das umsonst, wenn es sonst 2.000 kostet, ist da auch die Frage, will er wirklich vorher sehen, ob sich das lohnt? Ja. Weil er will ja keine... Also es verstanden ist ja nicht... Dollar haben. Okay. Weil ich meine, Nacktbilder, auch eine wunderschöne Frau kann angezogen wunderschön sein und nackt halt nicht für Nacktbilder geeignet, einfach. Also, ich sag's mal ganz vorsichtig, weil es gibt nun mal gerade bei Nacktbildern keinen Markt für oder nur einen Nischenmarkt halt für vom Ideal abweichende Frauen, würde ich sagen. Und wenn die grätzig guckt die ganze Zeit, zum Beispiel. Ja gut, das ja, aber ich finde es halt, wir leben in einer freien Welt, wo die Leute, ich meine, Leute können halt, wie wir eben gelernt haben, auch für Geld ihren Körper verkaufen. Warum ist das dann, ich meine, wenn jetzt ein Freier in den Puff geht, wird dann die Frau ja auch irgendwie nach irgendwelchen Kriterien aussuchen, oder? Die sich dann zu Gemüte führt. Keine Ahnung, also es ist doch freie Vertragsdingens und der hat sie ja zu nichts gezwungen, er hat dir ein Angebot gemacht. Hier, wenn du mir das schickst und ich bin interessiert, mach was umsonst. Ja, eben. Also, Die Beschwerde ist albern, das stimmt schon. Wenn die Dinge Geld kosten, dann kosten sie Geld. Wenn derjenige das nicht will, dann hat sie Pech gehabt. Ja, und das haut man dann raus mit, hier, guck mal, der Perverse und so. Das fand ich halt interessant daran. Ja, kommen wir zu einem etwas ernsteren, nüchteren, trockeneren Thema. Und zwar geht es um Gesellschaft, Geld und Politik. Ein Artikel aus der Neuen Züricher Westzeitung. Geld und Politik oder die vier Prinzipien der Gefälligkeitsdemokratie. Das ist ein etwas längerer Text von Caspar Williger. Das ist ein ehemaliger Schweizer Politiker, Banker und Denker. Und ja, ich will einfach mal kurz... das ein kurzes Zitat vorlesen und gebe es dann weiterhin als Leseempfehlung. Ich zitiere: Das einzige Regierungsmodell, das bisher erfolgreiche Wohlfahrtsstaaten hervorbrachte, ist die Kombination von Demokratie, Rechtsstaat und Marktwirtschaft. Allerdings gibt es vier politische Gesetzmäßigkeiten, die, sofern nicht immer wieder institutionelle und kulturelle Gegenmittel gefunden werden, den Erfolg dieses Modells gefährden. Ich nenne sie die Prinzipien der Gefälligkeitsdemokratie. Politik sucht erstens immer den Weg der minimalen Anstrengung, zweitens ist der Reiz von Gefälligkeiten, die andere bezahlen, unwiderstehlich. Jede noch so abwegige politische Aktion findet drittens ihre plausible Begründung und viertens wirkt das This Time It Is Different-Syndrom. Ja, also wenn euch das interessiert, dann lest es euch durch, ein sehr interessanter Text. Ja, erstaunlich, dass gar nichts Monetäres im Vordergrund stand. Das ist ja auch immer recht destruktiv für Gesellschaften, wenn das mal nicht klappt. Ja, ich meine, also er bezieht das alles auf Politik, Gesellschaft und was auf den Finanzmärkten passiert ist und die Geldpolitik, Makro-Geldpolitik, aber trotzdem ja. Ein interessanter Text. Ja, hier gab es eine interessante Auseinandersetzung zwischen dem Account von nohatespeech.de und diversen Leuten, unter anderem Manda, dann war da noch drin der Lukas Schoppe, war da noch drin, so heißt er, glaube ich. Und der Arne Hoffmann war auch in der Unterhaltung drin. Und es ging hier mal wieder um Männer und Diskriminierung, weil ja nur hatespeech.de der Meinung ist, dass man die nicht diskriminieren kann. Und dann ist man hier auf Srebrenica gekommen, auf das Massaker da damals. Und da sagt hier nohatespeech.de, sie sollten beide nochmal zu den Geschichtsbüchern greifen und nachschlagen, was in Srebrenica passiert ist und warum. Was sie hier in dem Zusammenhang von sich geben, ist nicht nur Schwachsinn, sondern auch beleidigend für die Opfer. Also zu sagen, dass das Männer gewesen sind, die man da umgebracht hat, ist beleidigend für die Opfer. Und ja, dann sagen sie hier, dass das Problem natürlich ist, dass die Leute sie sagen halt Instrumentalisierung und so und dann das war weiter oben, ja, genau. Das war direkt hier Instrumentalisieren, ja genau, um hier irgendwas zu beweisen, irgendwas irgendwas in diesem Fall, dass die Männer davon betroffen waren. Und das ist nach wie vor den Opfern und deren Angehörigen gegenüber beleidigend. Und ich weiß auch überhaupt nicht, was das muslimisch dazu suchen hat. Genau, also das ist nämlich ehrlich, auch das Ding. Das hat da gar nichts und da, zu suchen. Da sieht man nämlich mal wieder, was sie nämlich machen wollen, nämlich ihre Instrumentalisierung von dem Kram, ist dieses Muslim-Ding. Und das wollen sie sich nicht kaputt machen lassen von der Realität und deswegen regen sie sich hier auf. Ich meine, das ist ja schön aufgedeckt worden, jetzt durch diesen Tweet oder das Thread, ich habe es ja auch gelesen, aber ich habe nicht ganz verstanden, warum man das überhaupt ansprechen muss in dem Zusammenhang. Die hatten doch ursprünglich irgendwas gepostet von einem, keine Ahnung, was für ein Feiertag oder Gedenktag oder so. Ja. Und hier sollte doch irgendwie jeder Event auch sein eigenes Gedenken bekommen. Das hat man da so ein bisschen kaputt gemacht, fand ich nicht ganz so gut. Ich habe es nicht verstanden, dass das Thema da plötzlich irgendwie reinkommt. Ne? Ja, aber ja, hat auf jeden Fall mal wieder gereicht, um zu zeigen, halt, wie diese Leute denken, nämlich immer stramm in Arbeit. Genau, das ist mir auf jeden Fall aufgedeckt worden, ja. Das ist ja gut so. Ne? Ja, apropos stramm in eine Richtung. Das ist hier Instagram von Star Trek. Kann ich das hier nicht? Okay. Ich sag mal Data, aber das ist doch. Ich kann das jetzt schlecht sehen, warte mal. Ja, das nervt mich jetzt ein bisschen, weil ich muss das jetzt hören, weil hier gibt es irgendwie keinen Mute-Knopf, wenn man es aber angeklickt hat. Wenn du es zurückmachst, kann ich die Untertitel vorlesen. Ich sehe das hier sehr gut. Ja, das ist alles schon in Ordnung, aber ich kann halt nicht gleichzeitig reden, weil ich kann es für mich nicht stumm schalten, weißt du? Ich höre es auf jeden Fall, das ist ein bisschen das Problem gerade. Okay. Was mich so ein bisschen verwirrt. Aber ja, diese Dame hier auf jeden Fall meint, dass halt der Geordi LaForge, das war einer von den Charakteren aus der Serie Star Trek Next Generation, also aus der zweiten Serie, dass der aus, was hat sie gesagt? Er aus dem muslimischen Land auf jeden Fall gekommen sein soll. Mogadischu, Somalia. Was ich zum ersten Mal auf jeden Fall gehört habe, aber das mag gut sein. Auf jeden Fall war dieser Charakter jetzt kein Moslem. Also nicht, das war nicht Teil von diesem Charakter in irgendeiner Art und Weise. Also das mag ja sein, dass er aus dieser Region da irgendwie kommt, die irgendwie mal muslimisch gewesen ist, dann jetzt zur jetzigen Zeit, aber in der Zukunft dann sicherlich nicht mehr, weil in dieser Version von Gene Roddenberry, auf die sie sich hier zum Schluss auch bezieht, da gab es bei den Menschen keine Religion mehr. Die war überhaupt nicht Thema in dieser ganzen Serie nicht. Also Religion gab es nur bei anderen Rassen da irgendwie im Weltraum, die da für die solche Sachen da irgendwie wichtig waren, irgendwelche Spiritualitäten oder so. Für die Menschen auf jeden Fall nicht mehr. Und das ist vollkommener Humbug. Diese komische Verkleidung hier ist eigentlich auch, ja, weiß ich nicht. Ich finde es auch lustig, dass sie den Blinden sich ausgerechnet ausgesucht hat. Weil ich glaube, ja, also ein bisschen blind finde ich das auch alles. Diese, aber nicht farbenblind. Und da meinst du Also, da irgendwie noch so, das wäre auch super gewesen, dass der hätte halt gezeigt, dass es in der Zukunft auch noch Muslime gibt. So, nee, gerade das hat er nicht gezeigt. Und aber sie sagt irgendwie so, dass sie noch leben oder so. Ja, die leben alle noch, die Leute, die da heute sind, weil sie nämlich diesen Religionskram dann nicht mehr vordergründig in ihrem Dasein drin haben, ja, meine Liebe. um mal die Fakten dazu zu liefern, Jolly LaForge, geboren in Mogadischu, in der Afrikanischen Konföderation. Also schon mal nicht in Somalia, wie sie das behauptet, einem muslimischen Land, sondern in einer Struktur, die sich wohl in der Zukunft jetzt von uns aus gesehen entwickeln wird. Und seine Eltern sind eine Kapitänin der Sternenflotte und ein Exobiologe. Beides Posten, wo ich nicht glaube, dass die fünfmal am Tag beten und irgendwie an den Mann im Himmel glauben. Also möglich ja, wahrscheinlich in der Star Trek-Gesellschaft nein. Nee, vergiss Ja, es. genau. Auf jeden Fall der offizielle Star Trek Instagram-Account und Applaus von meiner Stelle an den Typen, der da schreibt in den Kommentaren, Q ist the Almighty. Finde ich gut. Wir haben extra, ich meine, es gibt es eine Serie, wo sonst so viel Wert darauf gelegt wurde, halt eben nicht dieses religiöse Ding in den Vorder-, also oder überhaupt eigentlich das zu ignorieren? Weil, wenn Religion davor kommt, kommt es ja meistens nur als sowas Archaisches vor, was irgendwelche Planetenbewohner daran hindert, irgendwie was zu verstehen oder so. Ja? Oder Ja, es als gibt halt Witz. so ein paar, ja, oder so Sachen, die dann einfach nur so auf dieser Kulturebene ablaufen. So wie bei den Klingonen oder so, mit Kales und irgendwelchen Kram, irgendwelche Geschichten, die man sich halt erzählt. Und gerade mit so einer Zivilisation wie den Vulkaniern, die halt Logik als Wichtigstes sehen und dann auch großen Einfluss auf die Erde genommen haben in ihrer Entwicklung dadurch. Es ist alles so falsch. Ja, Und definitiv. einen Hijab zu tragen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Sternenflotte das toleriert. Aber macht nur. Ja, und dann auch noch so einen auf Körperform geschnittenen Umhang da. Ja, jetzt können wir jetzt nicht mehr bringen, ne? Mit den Moslems und Star Trek oder was? Oder den Arabern und Star Trek. Ich bringe den jetzt nicht, keine Sorge. Ja, dass das die Klingonen waren, oder wie? Nee, dass sie da nicht mitspielen, was in der Zukunft spielt. Naja, wieso die Klingonen waren doch die Araber quasi in dem Achso, ja, ursprünglichen okay. Ich dachte, die Klingonen sind doch die Trump-Wähler. Sinn. Ja, jetzt mittlerweile vielleicht, aber damals waren die Klingonen die Araber. Die haben auch damals noch so ein bisschen so ausgesehen. Es war halt, ja, so auf ihre bedachtes Völkchen. Wo man nie die Frauen von gesehen hat und so. Also das war schon ziemlich eindeutig und das muss man halt auch wissen. Moment, da waren doch diese zwei Schwestern. Das war viel später. Das war ja Okay. später, als sie auch nicht mehr so ausgesehen haben. Aber ich rede jetzt von der ursprünglichen Geschichte. Da waren die auf jeden Fall die Araber. Definitiv. Und der Roddenberry war ja auch ein Jude. Und hier Shatner und Nimoy ja auch. Und die ganzen anderen Heinis sind irgendwie in der Normandie gelandet und so. Also ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die so viel mit Muslimen angefangen hätten. Das hat einfach auch da nichts zu suchen. Also als vielleicht halt, du kannst es vielleicht ansprechen, aber dann also als Element der Serie fände ich völlig falsch. Ich weiß nicht, ob den noch jemand eingereicht hat, aber ich hatte den nicht gemacht und ich habe dann festgestellt, aber dass da nur der andere ist von online steht. Das heißt irgendwie, dass das ein Bezahlartikel ist. Also ich habe das jetzt hier eine vollständige Version, ich hätte den da nicht lesen können. Aber zeigt es die Zeit nicht nur irgendwelchen Bekloppten, sondern auch mal jemandem, von dem sie vorher wissen, dass es kontrovers wird, Platz einräumt. Und das mit Ja. der falschen Toleranz und Islam und Islamismus hat sie vollkommen recht. Schwarzer kriegt da vielleicht so ein bisschen Altersweisheit langsam rein oder so. Naja, das ist ja jetzt schon seit längerem, ist sie ja auch Ich erinnere nur an dieses tolle Interview mit ihr und Anne Wiczorek auf dem Sofa. Das habe ich auch nicht gesehen, aber ich kann es mir furchtbar vorstellen. So, kommen wir mal kurz nach Amerika. Und zwar geht es hier um den Imam Tawhidi. Den hatten wir ja hier auch schon mal vorgestellt. Das ist ein etwas gemäßigter Imam aus Australien, der halt versucht, immer so ein bisschen kontranarrativ zu machen. Und halt Religion ist nicht nur Extremismus und distanziert sich von anderen extremistischen religiösen Leuten, übersetzt Sachen aus dem Arabischen und macht solche Sachen. Und hier hat er einen Thread rausgehauen, den ich so ein bisschen bemerkenswert fand, weil er recht konkret war und sich in recht politische Dinge einmischt, was normalerweise nicht so sein Stil ist. Hier geht es im Endeffekt darum, dass diese aktuelle Debatte, die wir in Amerika sehen, auf der Seite der Demokratischen Partei zwischen der Nancy Pelosi, der Leiterin der Partei, und diese die vier Leute, die da für Aufsehen sorgen, die AOC und die ganzen anderen, Ilhan Omar und so. Es wird jetzt im Endeffekt davor, der warnt im Endeffekt jetzt davor, dass da jetzt eine Aktion gegen Nancy Pelosi gefahren werden soll, um die quasi abzulösen und weil halt Katar Einfluss nimmt und so. Also kann man sich mal durchlesen. Ich weiß nicht, ob da sehr viel dran ist. Das Ganze hat so einen leichten Aluhut-Touch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ist einfach sehr interessant, weil der an sich eine recht moderate Quelle ist und dass der so einen Twitter-Storm über so ein politisches Thema raushaut, ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Ja, also es ist sehr lang und ich denke mal, es ist auch nur interessant, wenn man sich da für diese Parteikämpfe in Amerika interessiert. Ja. Ja, das Thema hier ist ja wohl an keinem irgendwie vorbeigegangen diese Woche, der Schweinefleischkonflikt in dieser Kita. Da muss die Polizei kommen, ins Freibad muss die Polizei kommen, überall muss die Polizei kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob der, ja Gott, das kommt gleich danach. Also die Polizei musste nicht kommen. Die Polizei ist gekommen und hat nachgefragt, ob alles in Ordnung ist. Und dann sind sie wieder gefahren. Und währenddessen, während das Auto davor stand, hat irgendwer ein Foto gemacht. Aber kommen wir gleich zu. Hier haben wir eine Dame namens Seda Kurt, die uns hier belehrt, dass das Schweinefleisch sowieso niemand braucht. Und auf den Grund, und es gibt nur einen Grund, auf den Verzehr von Schweinefleisch zu bestehen: Fanatismus. Ja? Also Schnitzelfanatismus, keine Ahnung. Gestern im Laden gesehen, haben sie irgendwie Köfte und Schnitzel gemischt angeboten. Auf einem Teller auf jeden Fall. Die Köfte-Schnitzel jetzt nicht, aber irgendwie, als wenn das nicht kombinierbar wäre. Es geht alles. Ja, gute Köfte sind eine feine Sache. Angebliche Verbote sind für die VerteidigerInnen der deutschen Freiheit natürlich am grausigsten, wenn sie Hand in Hand mit einer angeblichen Bedrohung des christlichen Abendlandes kommen. Und so finden sie in dieser Nachricht neben ihrer Schweinshaxe ein gefundenes Fressen. Am Dienstag, nachdem die Bild prominent darüber berichtet, was passiert, was vorherzusehen war. Über die Kita bricht ein Shitstorm aus. Die Leitung erhält Drohungen. Ein Streifenwagen vor dem Eingang muss Mitarbeiterinnen und Kinder derzeit schützen. Ist gelogen, kommen wir gleich zu. Den schönsten Satz in der ganzen Geschichte fand ich, wie schwach muss der moralische Kompass und das Selbstverständnis von Menschen sein, die in jeder kleinsten Geste der Veränderung und Anpassung an die gesellschaftliche Gegenwart einen Angriff auf ihre kulturelle Identität befürchten. Ja, weiß ich nicht, Seda. Hast du die Muslime mal gefragt, warum das so ist? Dass sie ständig befürchten, assimiliert zu werden, wenn sie sich nur ein bisschen an unsere Gesellschaft irgendwie anpassen sollen? Hast du mal gefragt? Ah nee, du meinst die Deutschen. Die Deutschen, die in ihrem Land jetzt gefälligst sich anzupassen haben. Warum gehst du nicht irgendwo dahin, wo deine Eltern herkamen oder sonst irgendwie und erklärst den Leuten da, dass es deutscher werden muss? Das fänd ich ein interessantes Experiment. Erzähl den Leuten einfach mal, sie müssten sich jetzt umstellen, müssten irgendwie, keine Ahnung, pünktlicher sein, die Kehrwoche einhalten und die Mülltonnen immer ordentlich rausstellen. Fanatismus, ich glaube, ich spinne. Und natürlich ist Schweinefleisch ganz schrecklich ungesund. Die Schweine sind einfühlsame und empathische Tiere und es ist alles total gemein. Ich nehme an, Rinder und Hühner. Naja, it's okay, fish, because they don't have any feelings. Ja. Ansonsten müsste man ja mal darüber diskutieren, warum ein angebliches Verbot von Schweinefleisch offenbar mehr Empörung auslöst als der versuchte rassistische Mord an einem schwarzen Menschen. Weiß ich nicht, ob das Thema zu dem anderen gehört, weil ich sehe jetzt da... Tote schwarze Menschen ist quasi das Gleiche, oder nicht? Sind finanzielle Gründe ein Argument für Schweinefleisch? Man kann doch vegetarische Ersatzprodukte kaufen, aber die sind noch so teuer. Man kann ja aber auch die anderen Fleischsorten kaufen, weil Hähnchen und Rind kosten ja ähnlich viel. Und man könnte ja auch Pute essen, weil Pute ja auch überhaupt nicht Antibiotika verseucht ist und die Viecher gequält werden. Okay. Und dann wird auch noch Hengame Yagobi Farah zitiert mit ihrer Aussage, dass die Deutschen den Muslimen nichts gönnen wollen. Ich würde alles essen, ist ihre Aussage, oder wie? Nein, in Online-Umfragen darüber, ob es zusätzlich zu den bestehenden christlichen Feiertagen einen muslimischen für alle Leute geben soll, stimmte die Mehrheit dagegen. Kartoffeln würden lieber auf einen freien Tag verzichten, als MuslimInnen einmal was zu gönnen. Ach so, ja. Ja, genau, man würde auch lieber auf Schweinefleisch verzichten, als Deutschen mal was zu gönnen. Wie nennt man das Bestehen darauf, den eigenen Kindern lieber schädliches Essen auftischen zu lassen, als Menschen anderen Glaubens, anderer kultureller Herkunft oder anderer Weltanschauung einen Schritt entgegenzukommen? Ja, ist ja unser Glaube ist ja schließlich Schweinefleisch den ganzen Tag zu essen und nichts anderes. Ja, ja, mache ich auch. Also ich habe mir gerade wieder ein paar Würste. Aber, nee, vor allem ist es auch Freiheit. Wir nennen das Freiheit. Wir haben solche Vorschriften nicht. Das darfst du essen, das darfst du nicht essen, weil wir das für rückständig und archaisch halten. Wir haben das überwunden. Wir essen freitags jetzt auch Fleisch. Und in der Fastenzeit macht nicht jeder von uns das, weil unser Gott das sagt und so. Wir haben uns da ein bisschen bewegt, weißt du? Wir haben gesagt, bisschen mehr Moderne, ein bisschen mehr Aufklärung. Das ist so unser Ding, Seda. Ja. Der Fairness halber muss man sagen, dass es auch viele Moslems gibt, die so denken und so sind. Ja, ja, natürlich. Aber die Frau Seda ist auf... Es geht ja eigentlich... Wir reden ja hier eigentlich, wenn wir einen Artikel besprechen, meistens von Artikeln von Extremisten. Natürlich gibt es genug Leute, die da überhaupt kein Problem mit haben und sagen, ihr macht eures, wir machen unseres. Ja. Genauso wie viele Deutsche ja auch kein Problem mit den kulinarischen Sitten anderer haben und denen irgendwas vorschreiben wollen. Es ist ja nun nicht so, dass im Kindergarten dann gesagt wird, du frisst die Wurst jetzt oder es gibt Dresche. Das wäre wirklich ein Problem. Naja, ich meine, wenn du mal so Bilder aus Koranschulen gesehen hast, Körperliche Züchtigung ist in Deutschland auch noch nicht so lange verboten. Nee. 50 Jahre oder so vielleicht? Ein bisschen weniger, glaube ich. Durch Lehrer ungefähr, ja, müsste hinkommen. Aber durch Eltern noch ein bisschen später. Also, naja. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Artikel, zu dem Thema, nämlich, habe ich ja eben schon ein bisschen vorweggenommen, diese Hysterie mit der Polizei hat Tichys Einblick ein wenig recherchiert. Und ja, wie gesagt, also weder die Polizei noch die Kita weiß was von einem Polizeischutz. Trotzdem NTV, Kitas wegen Speiseplan unter Polizeischutz, Berliner Morgenpost, Polizeischutz, Merkur, Polizeischutz, Spiegel Online, Schweinefleischdebatte ruft Polizei auf den Plan. Das ist ja schon wieder noch falsch, ne? Nur halb falsch vom Spiegel, ne? Ja, das vom Spiegel ist geschickt formuliert. Und da steht auch dann drin, schickte die örtliche Polizei einen Einsatzwagen zu den benachbarten Einrichtungen. Ein Sprecher sagte, die Beamten sollten mögliche Gefahren abwehren. Also da hat man beim Spiegel sich so dran langgehangelt. Also die Beamten haben freundlich gefragt, ob sie irgendwas tun können. Die anderen haben gesagt, nee, können wir nicht. Das ist gefährlich, das Schweinefleisch, ja. NTV und andere Medien illustrierten ihre Meldung mit dem Foto eines von hinten aufgenommenen Polizisten, der vor einem der Kindergärten steht. Das scheint die Geschichte zu belegen. Nur nichts davon stimmt. Offizieller Tweet der Polizei Sachsen: Es ist nicht richtig, dass es dort Polizeischutz gibt oder gab. Es wurde lediglich Kontakt mit der Leitung aufgenommen. Bei Bedarf kann sich diese direkt an das Revier oder die Polizeidirektion wenden. Also völlig normaler Vorgang. Wäre wahrscheinlich in vielen Einrichtungen so, die so ein Shitstorm-Potenzial auf sich ziehen. Also, da waren Kollegen vor Ort, sind ausgestiegen, reingegangen und dann wieder weggefahren. Bei der Gelegenheit muss irgendjemand fotografiert haben und zack ist es in der Welt, sagt hier der Sprecher von der Polizei. Wunderbar. Das wird ganz toll. Fun ist ein Rheinbad. Hatte ich das eingereicht? Ich glaube, ich habe das eingereicht, aber ich dachte mir, das besprechen wir bestimmt. Wir haben jetzt wieder irgendwie ein Rheinbad in Düsseldorf und wieder das ganze Bad geräumt, weil irgendwie Tumulte waren, weiß ich gar nicht genau. Und, kann ich kurz illustrieren? Ungefähr 60 Männer, junge Männer, wie es in den meisten Berichten steht. Einige Zeitungen haben aber dann doch sich ein Herz gefasst und zumindest geschrieben, laut Polizei handelt es sich bei allen unter diesen 60 um nordafrikanische oder arabische Migranten. Die haben versucht, den Sprungturm und die Rutsche praktisch zu besetzen. Die haben gesagt, das ist jetzt unser Gebiet hier, verpisst euch. Da ist dann, wie das in Deutschland so ist, die Bademeisterin hingegangen und hat gesagt, hier Jungs, das läuft so nicht, geht bitte da weg. Ja, und dann hat man die irgendwie beleidigt und hat ihr angedroht, sie gegen die Wand zu klatschen und solche Sachen. Und dann musste die Polizei einschreiten. Zum dritten Mal inzwischen. Jetzt hat das Bad beschlossen, eine Ausweispflicht einzuführen. Aber ihr erinnert euch noch an ein Land, in dem wir gut und gerne leben und so. Und es wird sich gar nichts ändern, sondern es wird alles nur toller werden und so. Jetzt musst du einen Ausweis dabei haben, wenn du ins Freibad möchtest. Das ist doch jetzt so ein Papers, Please, ne? Das wollen die Progressiven noch. Ist doch ein gutes Spiel. Ja, mehr Security soll erneute Randale verhindern. Also es wird für alle teurer, dieses Bad zu betreiben, weil das ist ja, weiß ich nicht, obwohl, ist es ein städtisches Bad? Keine Ahnung. Ich nehme es mal an. Aber es wird für alle teurer. Wenn da mehr Security ist, werden die Eintrittspreise steigen. Und ich verstehe auch gar nicht, warum man in Düsseldorf dann nicht irgendwann auch mal Nägel mit Köpfen macht. Weil es ist klar, es gibt dieses Potenzial in der Stadt. Es ist sozusagen fast ein Mekka für die Nordafrikaner, die nach Deutschland kommen. Und da trauen die sich sowas, weil sie halt merken, es passiert ja nichts. Egal, was sie machen, es passiert nichts. Hier auch wieder, zwei Leute sind wegen Beamtenbeleidigung die Personalien aufgenommen worden. 58 Leute ungefähr sind nicht die Personalien aufgenommen worden. Aber in einem Land, wo du dafür bestraft werden kannst, dass du die Zwangsgebühr fürs Fernsehen nicht zahlst, wird bei solchen Leuten nicht mal Personalien aufgenommen. Geschweige denn sie in einen Seekontainer gepackt und zurück nach Hause geschickt. Ja. Du musst die Leute mal bei irgendeiner Tat erwischen oder sowas. Oder ihnen wenigstens eine Tat nachweisen können. Nee, irgendwann ist auch mal Schluss. Das ist doch im Endeffekt auch schon eine Art von, also ist jetzt natürlich ein großes Wort, aber eine Art von Terrorismus. Weil du halt durch das Androhen von Gewalt und durch solche Scheißrituale da übst du Druck auf die Mehrheitsgesellschaft aus und willst sie dazu zwingen, deiner Pfeife nachzutanzen. Und das kann nicht im Kleinen geduldet werden, weil wir dulden schon jahrzehntelang Dinge im Kleinen, die uns danach auf die Füße fallen. Oh. Ah, ja, das Ding hier auch. Ey. Wer hat das eingereicht? Das habe ich gleich mitgebracht, aber ich hatte einige Artikel, da gab es schon Archivdateien von. Also ich dachte, das wird auch was von euch kommt, aber ist egal. In Saint Louis haben sich nach der jährlichen Kirmes oder was es da ist, haben sich irgendwelche Gruppen gegenseitig verprügelt oder so, jedenfalls angegriffen. Und die Polizei hat das nicht in den Griff gekriegt und musste dann ja im Prinzip mehr oder weniger zusehen. Jugendbanden, alles mit Migrationshintergrund, hier steht hier nochmal. Ja, geordneten Rückzug antreten, haben sie auch gemacht, Polizei. Warum das da eskaliert ist, ist irgendwie nicht klar geworden. Warum die sich gestritten haben, irgendwie nicht so klar. Aber sie haben halt gewartet, bis die Fete vorbei ist, ungefähr wenigstens. ja, aber schön ist sowas natürlich nicht. Da verstehe ich auch nicht so ganz, was passiert ist. Vielleicht irgendwelche größeren Gruppen aus einzelnen Ländern, also aus zwei, drei Ländern nur oder so, dass sie es dann da in den Haar gekriegt haben. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber auch das ist ja nicht schön. Ne? Also der Oberbürgermeister möchte jetzt vor allen Dingen mehr Polizei anschaffen und so weiter, das übliche Spiel. Ja, aber wenn du hier liest, die mussten den geordneten Rückzug antreten, obwohl das operative Einheit war, weil die in der Minderzahl waren. Weil ja, die Angst um die eigenen Leute hatten. Und das, wie viele Bilder von Kontrollverlust brauchen wir noch, bevor wir das große Bild sehen? Ja, meine Streifenpolizist hat ja noch eine Frau dabei, die er zusätzlich beschützen darf. Aber okay, Scherz beiseite. Nee, es gibt durchaus auch Frauen, die dem Job gewachsen sind. Die Frauen dürfen nicht mehr alleine Streifenwagen fahren, sondern dürfen nur noch mit einem Mann, weil die zum Not irgendwie beschützt werden müssen. So, und der Ärger war doch auch, dass irgendwie Männer, die männlichen Polizisten auch mal Schutz bräuchten oder so von einem Kollegen, der das kann. Aber das wird jetzt hier vielleicht nicht die Rolle spielen. Das ist, ja, operative Einheit sind ja aber eher halt so Leute, die schon eine Weste anhaben und einen Helm am Gürtel und solche Leute. Also, das ist ja nicht. Das sind jetzt nicht die Streifenpolizisten von der Dorfwache. Und ich weiß, wie lange gucken wir uns das noch an, ohne dass das was wird? Wo, also dieses Klimading, das ist in 5 Jahren. Ich möchte nicht wissen, was in 5 Jahren ist, laut Luisa. Was in 5 Jahren ist, wenn wir diese Scheiße weiter dulden? Ja, das heißt, gucken wir uns das an? Also wenn die sich da gegenseitig aufs Maul hauen, warum sollen wir uns das nicht angucken? Sollen sie aufs Maul hauen? Also so ein bisschen, lass sie doch. So, wenn ich nicht, also solange ich nicht gefährdet bin oder so, eigentlich stört mich das nicht so richtig. Weiß ich nicht genau. Ich meine, das mit den Hooligans war ja früher so ähnlich. Die haben sich auch dauernd aufs Maul gehauen. Da sind aber immer so Unbeteiligte auch reingezogen worden vom Stadion. Und ja, so aber glaubst du denn wirklich, also das in Düsseldorf zeigt doch, dass es eben nicht intern ist. Ja, das ist dann was anderes natürlich. Ja, aber das ist doch das Gleiche. Ja, außerdem, wenn die irgendwann mit ihren eigenen Machtkämpfen fertig sind innerhalb, dann geht es nach draußen ja dann auch. Also. Ja. Immer und hier Average Atheist im Chat merkt gerade an, man soll mal nach England schauen, wo sich halt solche Strukturen schon verfestigt haben, solche nationalen Banden und solche Dinge, wie Rotherham auch schon hervorgebracht haben. Ja, manchmal denke ich, es gibt schon irgendwie so Drogenkriege oder sowas, teilweise werden da ja auch irgendwie Fälle bekannt, ja, dass da möglicherweise die Mafia schon zugange ist oder so. In Amsterdam gab es das ja auch mal in den 80er, glaube ich, ne? Dass da die Drogenmafia so stark ja, zugeschlagen hat und hat irgendwie mit Morden auf sich aufmerksam gemacht und so weiter, bis sie dann eben den Markt hatten. Ja, das ist doch in Deutschland nicht anders gelaufen mit den Rotlichtbezirken. Als ich klein war, waren das alles harte deutsche Jungs so ungefähr und die sind dann von Leuten mit mehr Gewaltpotenzial aus diesem Ding rausgedrängt worden, bis sie sich organisiert haben und organisiert haben sie dann wieder einen Teil zurückerobert, aber vieles ist auch immer noch in den Händen von ausländischen Clans. Also nicht, dass ich das befürworten würde, aber vielleicht regelt sich das dann eben über die Straße selber, oder? Nee, das regelt sich nicht über die Straße selber. Das siehst du an Ländern wie Afghanistan. Aus so einem Clan wird dann irgendwie, da wird einer Warlord und dann wird ein Viertel als eigenes Gebiet und nee. Ja, da ist auch ein Stück mehr Rücksichtslosigkeit dabei, das ist ja richtig, ne? Ja, es gibt genug Beispiele dafür. Was hat hier jetzt im Chat auch noch jemand Marseille in das Ding geworfen und Brüssel kann man auch noch in den Ring werfen. Wir haben genug Städte, wo das zu lange geduldet worden ist und es, die Sachen oder Malmö, ja, diese Granatenexplosionen immer wieder in Schweden. Das wird nicht gut ausgehen für uns schon gar nicht, wenn wir weiterhin dieses pazifistische Mindset fahren, dass wir sagen, wir können die aber nicht irgendwie ausweisen oder so, weil in Marokko könnten die irgendwie verfolgt werden. Das ja, kann ja wohl nicht sein. Gleichzeitig bieten wir All-Inclusive nach Marokko an. Ja, ist ja irgendwie auch nicht so. Sind ja nur 2 oder 3% der Leute überhaupt Asylbewerber anerkannt. Ne? Ja, eben. Also diese ganze Mischpoke, die Düsseldorf unsicher macht, könnte man, wenn man wollte, mit einer konzertierten Aktion nach Hause schicken. Aber da kommen dann die Grünen und sagen, nee, aber das ist kein sicheres Herkunftsland und das nicht und das nicht. Da muss man dann wieder mal dem Trump irgendwie wohlmeinend zunicken, der halt mal eben mit Guatemala ein Abkommen schließt und sich halt nicht da irgendwie... Ja, wir wollen ja ein bisschen Gesetze gegossen und nicht irgendwie eine Kannregelung oder weiß nicht, sondern das sind Gesetze. Die sind dann so irgendwie, dass wenn jetzt, weiß ich nicht, der nach Marokko zurück muss und der steht halt in Gefahr, dass er verfolgt wird wegen seinem Schwulsein oder so, dass er dann eben hier bleiben kann. Ja, als Geduldeter und nicht als Asylbewerber. Ja, ich glaube, das Thema ist jetzt auch okay. Was ist denn jetzt mit Simone Raphael und dem Dark Social? Dark Social oder wie andere Leute sagen würden, private Kommunikation. Denn unter diesem Schlagwort, ich wurde belehrt, das kommt jetzt nicht von den Amadeo Antonios, sondern das ist wohl schon ein bisschen länger im Gespräch, aber im Endeffekt ist Dark Social halt das, was in hier Dropbox, in WhatsApp, in Telegram und so passiert. Also Kommunikation unter Menschen, die von außen nicht einsehbar ist, Discord und so weiter und so fort. Das ist jetzt Dark Social, was ich schon ein unglaubliches Framing finde, weil das so ein bisschen so eine Nähe zu Darknet suggeriert. Und Dark ist ja nun nie gut. Ne? Und dabei wird so ein bisschen halt den Leuten mit dem Finger von der Nase rumgewedelt, bis sie irgendwie ein bisschen hypnotisiert sind und dann sagen, oh ja, Dark Social, große Gefahr. Aber dann schreiben sie wieder eine WhatsApp an irgendwen und denken gar nicht mehr drüber nach wahrscheinlich, dass genau das, also hier in dem Artikel steht, glaube ich, auch irgendwo, dass man das halt nicht überwachen kann. Ne? Und das macht das Darknet, das Dark Social aus, dass man es nicht überwachen kann. Und das ist halt super gefährlich, könnt ihr euch vorstellen, weil die Rechten benutzen solche Kanäle, ja, um dann wieder gegen den Gensing oder den Restle oder so Shitstorms zu organisieren. Und wir können nichts dagegen tun, weil wir nämlich nicht da zugucken können. Alle möglichen Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen sammeln, so wie es hieß von diesem von der Polizei, das, was sie jetzt die Woche über als Todeslisten bezeichnet haben. Ja, aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, wenn ihr im Dark Social sterbt, dann wieder dahin zurückkehren und die Seelen aufsammeln, ne? Ja, you have died. Warte mal, es ist inzwischen bekannt, dass vermeintliche Shitstorms oft von rechten Aktivisten gelenkt sind. Sie seien allerdings nicht zentral gesteuert, sagt die Frau Raphael. Nach ihren Worten muss man sich das wie ein Netzwerk vorstellen. Denn über Dark Social werden die Themen, die gerade in den Medien oder im Netz aufpoppen, rasch verteilt. Der Aufruf zum Aktionismus sei darin inbegriffen, führt die Publizistin aus. Also die Aufforderung, geht dorthin, schreibt die Kommentarspalten voll, erweckt den Eindruck, dass unsere Meinung die Mehrheitsmeinung in Deutschland wäre. Das ist, wenn man also das nächste Mal, wenn ihr irgendwem schreibt, oh, boah, heute ist aber ganz schön warm, müsst ihr dran denken, der geht dann sofort auf alle Foren und schreibt da, wie scheiße die Hitze ist und dass Kachelmann doof ist und Luisa und keine Ahnung, also das funktioniert ausgesprochen gut, weil es viele Rechtsextreme und Rechtspopulisten als ihr Engagementfeld ansehen, das Internet quasi mit ihrer Meinung vollzuschreiben, um eine Reichweite vorzutäuschen, die nicht der Realität entspricht. Das machen Linke nie. Finde ich lustig, ja, erinnere ich nochmal an die Frau Neubauer vom Anfang, so nach dem Motto, tralala, hier ist ja nicht alle Meinungen, Freiheit und so weiter. Und die sehen es als ihr Ziel an, die ganzen Kommentare in Zeitungen und die ganzen Artikel in Zeitungen und die ganzen Gastbeiträge in Zeitungen voll zu müllen mit ihrer Ansicht, dass man Gendersprache braucht und dass GEMA geht eine Hassgruppe ist und alle möglichen Beispiele, die man dann nennen könnte. Also. Und auch die Netzfeministinnen zum Beispiel, die auch immer so tun, als würden sie für alle Frauen sprechen und damit was suggerieren, was so gar nicht ist. Also wenn ich mich so in das Beauftragte reinversetze, dann denke ich mir, hat man vielleicht auch nicht unbedingt immer so viel Arbeitsdruck, dann kann man auch mal ein bisschen was schreiben im Netz oder so. Ja, also ich glaube, dass sie das auch machen. Ja. Und zwar bezahlt. Ja, ne? Dieses hier ist auch mal wieder, also wir hatten ja vor 2 Wochen schon mal so einen Klopper irgendwie, was die Leute jetzt meinen mit Meinungsäußerungen im Internet. Und hier ist wieder so ein Ding, unsere neue Justizministerin, die macht sich natürlich auch direkt hier bemerkbar mit super tollen Ideen. Und da stehen dann hier wieder so Sachen drin. Ja, wir sehen, wie Hass im Netz in brutale Gewalt umschlagen kann. Das sehen wir jetzt so. Das sehen wir ja. Und wo haben wir das gesehen? Ja, bei Lübcke und so. Lübcke, ja. Nee, ich weiß nicht. Und ja, auf jeden Fall. Hier unten kommen sie dann auf die Beleidigung. Die Beleidigung im Internet, die eine höhere Reichweite bekommt, soll mit einem höheren Strafmaß belegt werden können, fordert Winkelmeier-Becker außerdem. Die heutigen Beleidigungstatbestände sind auf die analoge Welt zugeschnitten. Wenn ich diese Scheiße hier schon wieder immer höre, auf die analoge, das ist nicht mehr digital, das ist alles neu jetzt. Ja. Die Leute werden heutzutage ganz anders beleidigt hier, das ist alles analoge Welt. Eine öffentliche Beleidigung im Netz kann aber deutlich gravierender sein. Ja, inwiefern gravierender sein als eine Beleidigung am Stammtisch oder in einem Leserbrief in der Zeitung? Welche Leserbriefe werden denn abgedruckt in der Zeitung, die Beleidigung enthalten? Also am Stammtisch meinetwegen, aber auch da, ich meine, wo ist da der Schaden? Das muss mir sowieso mal einer sagen. Dass Beleidigungen stärker geahndet werden, wenn die also vor Öffentlichkeit passieren. Also in Form einer Veröffentlichung praktisch sogar. Das wird eigentlich schon, ist das strafverschärfend, ja. Ja, aber meistens nach, läuft das alles nur wieder darauf hinaus, dass du dann ja dieses Gefälle halt hast von ein Typ sagt irgendeiner Aktivistin, dass sie bekloppt ist, oh, Beleidigung. Aber die Aktivistin kann allen möglichen Leuten sagen, dass sie bekloppt sind. Das ist ja dann egal, weil das findet ja dann keine Verbreitung oder so. Das ist ja dann, ja. Ja, den Leuten, die von so jemand beleidigt werden, denen ist es in der Regel auch zu blöd, irgendwie wegen sowas dann zur Polizei zu laufen. Also, ja, eben, das auch, ja. Also das muss mir vor allem mal einer erklären, wo da der Schaden überhaupt ist. Das möchte ich gerne mal wissen. Sowieso, das muss man vor Gericht klären. Ne? Das ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht in Deutschland, dass man Schaden eben, den man hat, wofür man Ersatz haben will. Ja, naja, das wird ja auch alles so nach Lust und Laune geregelt. Gerade bei diesen Persönlichkeitsrechtsgeschichten. Ja, das ist dann ein Gefühl des Schmerzensgeld, aber die sind ja auch nicht so hoch, glaube ich, in Deutschland. Whatever, die Hamburger sind mal wieder mit so einem rechten, mit so einem Staatsanwaltschaft oder was mit harter Hand ausgestattet. Und der will jetzt auch ins Internet die Nazi-Jäger schicken. Und ja, ist ein schöner Motor. Und ja, eben entsprechend die Bösen suchen und denen irgendwas nachweisen. Nachweisen ist ja immer schwierig, aber mit der Zusammenarbeit und so weiter. Und da haben sie jetzt schon mal für 5 Mitarbeiter dafür eingestellt. Also die suchen jetzt das Netz aktiv durch auf böse Sachen und so, die nicht erlaubt sind. Ja, soweit ich weiß, macht das die Polizei aber auch schon. Also die gehen sozusagen im Internet Streife, wie sie auch irgendwie in die Stadtstreife gehen. Ja, aber das Ganze dann Cyber-Nazi-Jäger zu nennen, ist ja halt schon... Ich möchte auf nichts anderes reagieren oder so. Special Cringe, muss ich sagen. Ja. Aber auch den Experten, den sie im Artikel dann da befragen, Rechtsextremismus der Innensenator sieht die ernsteste Bedrohung, die wir im Moment im extremistischen Bereich in Deutschland haben. Wir haben eine Einschüchterungs- und Bedrohungslage. Ach, Düsseldorf, meint er? Ach nee, die unmittelbar auch Auswirkungen haben kann auf den demokratischen Diskurs. Das ist ein Lebensnerv unserer Demokratie. So, ja. Ja. Und dann sagt er, ja, zur rechtsextremistischen Szene zählt das Landesamt 340 Personen in Hamburg. 20 mehr als im Vorjahr. Oh Gott, das Vierte Reich. Die Gruppe der gewaltbereiten Rechtsextremisten sank von 140 auf 130. Und als Motor der Szene nannte Voss die identitäre Bewegung. Ich weiß. Genau, wofür brauchen sie denn jetzt noch Nazi im Internet? Die kennen doch offensichtlich alle Leute irgendwie bis aus dem FF oder was. Das ist doch eine Frechheit. Ja, aber jetzt müssen die noch gejagt werden im Internet. Ja, okay. Jeder braucht so einen Reconquista-Internet-Typen, der ihm den ganzen Tag sagt, dass er ein Pupsgesicht ist. Da gab es auch so ein Ding mit dem Gauland, glaube ich, der was von Jagen gesagt hat, ne? Aber mit wenig Reichweite auf jeden Fall. Jagen ist natürlich böse eigentlich. Die Cyber-Nazi-Jäger nennen ihre Aufträge übrigens Hassjobs. Jetzt frage ich mich überhaupt, sind jetzt die Cyber-Nazi-Jäger Cyber-Leute, die Nazis jagen? Oder sind das jetzt Leute, die nur Cyber-Nazis jagen? Ich ja, weiß das nicht. Ist... Habe ich mich aber gefragt, ja. Aber ein Cyber-Nazi, das wäre jetzt einer, der sagt so, außer Internet gibt es nichts, also, gibt es kein Land oder so. Oder genau. Das ist einer, der die... Der, was weiß ich, die Webseite schon allgemein Land angreift. Über so. Alles, über alles. Ach so. Ich hol mir eine Oculus Rift demnächst. Dann jage ich die Nazis. Was kostet der Quatsch? Wunderschön. Keine Ahnung, ich glaube 750 Euro oder sowas. Nee, ich kaufe mir keine, aber... Wolltest du nur Produktwerbung machen oder was? Nee, man kann auch die HTC Vive kaufen. Okay. Oder PlayStation Virtual. Ist mir egal. Oder man lebt einfach sein Leben und geht in den Wald. Ja, American Institute for Behavior Research and Technology. Letzte Woche hatten wir ja das Thema mit den, wie Google durch die Suchalgorithmen Leute beeinflussen kann. Ja, da gab es ja eine Anhörung im Kongress und das wurde ja auch hier in der Runde ein bisschen kritisch gesehen. Allerdings, ich bin ziemlich überzeugt, dass dieser Effekt wirklich stattfindet. Und um das zu untermauern, möchte ich hier nochmal, also es geht um den Epstein, das ist der Professor gewesen, der dort vorgetragen hat, seine Forschungsergebnisse. Und die sind halt wirklich signifikant und die hören sich übertrieben an, sind sie allerdings nicht. Und hier sind ein paar von seinen Sachen, an denen er mitgearbeitet hat, aufgelistet. Aus verschiedenen kann man sich mal durchklicken. Ich wollte es hier einfach nur mal als Übersicht machen, anstatt einfach die Papers zu machen. Es gibt einmal den Search Suggestion Effekt. Das heißt im Endeffekt, während man die Sachen eintippt, dann werden Sachen vorgeschlagen und es ist tatsächlich so, mich persönlich interessiert das nicht so, ich tippe meist zu Ende, aber die meisten Leute können halt, wenn da Suggestions kommen, die in eine gewisse Richtung steuern sollen, sei es politisch, sei es Marketing oder was auch immer. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Price, also dieser Satz alleine, Search Suggestions are influencing people's opinions from the very first character they type into a search bar. Das ist doch albern. Also kannst du mir nicht erzählen, du tippst den ersten Buchstaben ein und dann wird dir ein Wort vorgeschlagen. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das vernünftige Forschung ist, die da betrieben haben, und das irgendwie herauszufinden, wie das denn geht. Das ist hier verkürzt dargestellt, aber ich kann dir versichern, das ist vernünftige Forschung. Du kannst ja unten drauf. Aber Price, wenn ich eine Suchmaschine benutze, habe ich doch meistens einen Topic im Kopf, den ich suchen will. Das ist mir doch kackegal, was mir das Ding da vorschlägt, wenn ich irgendwie Retro-Games suchen will, dann interessiere ich mich nicht für Retro-Cars oder so, sondern für Retro-Games. Und was die Leute interessieren mittlerweile dafür, was das Gerät vorschlägt und schreiben rein, Männer sind, und dann gucken sie mal, was kommt oder so. Ach, die Sachen, ja gut, aber das ist ja... Wer macht das denn? Also, das ist ja... Meine ehemalige Freundin hat immer gesagt, es ist bekloppten Spaß. Ja, ich sage ja selber auch, ich nutze das Feature auch nicht und die haben das wissenschaftlich untersucht. Jetzt über 3 Jahre hinweg und sind zu dem Ergebnis gekommen. Die sollen sich dann einen Job suchen. Also am besten Willen. Das ist im Leben nicht. More and more people are now getting the answer to their questions, not from search results, but from personal assistants like Siri und bla und Alexa. Selber schuld. Ihr habt ein viel besseres Tool an der Hand. Was soll der Blödsinn? Ja, aber es geht nicht nur darum, dann springe ich mal direkt zu dem Paragraphen. Da geht es um den Answerbot-Effekt. Es geht nicht nur um das, was Siri und andere Sachen sagen, sondern wenn ihr bei Google was sucht, dann kriegt ihr ja oben so eine Box angezeigt. Ja, bei manchen Sachen, so eine Infobox. Und das ist ja nicht ein Teil der Suchergebnisse, sondern das ist halt dieses, was hier untersucht wird. Ja, und ich meine, das ist ja klar. Wenn die Leute das finden, was sie suchen, das wird oben in der Box angezeigt, dann, ja, dann klicken die das natürlich eher, als dass sie irgendwelche anderen Suchergebnisse anklicken. Und in der Mitte kann man im Endeffekt... Ja, also der Search Engine Manipulation Effekt, das ist nochmal ein etwas größerer Effekt. Ja, das ist auch das, worüber er geredet hat in dieser Kongressanhörung. Und da geht es halt, ja, also die Datengrundlage, das wissen wir ja alle, dass die ersten paar Links am meisten angeklickt werden. Aber beispielsweise ist es so, Die ersten beiden Links werden zu 60% angeklickt. Alle anderen Links auf der Seite ungefähr gleich, bis auf der letzte Link auf der Seite. Der hat nochmal irgendwie 10-11%. So, also es ist immer noch so, dass die ersten beiden am meisten geklickt werden. Und dass es ja beeinflusst wird, was bei den ersten beiden angezeigt wird. Das kann ja aus werbetechnischen Gründen beeinflusst werden oder aus politischen Gründen. So. Ja, das ist ja immer die dahinterliegende Thematik, dass diese Effekte da sind und dass es so passiert, das können wir uns ja alle denken, aber das ist halt die wissenschaftliche Untersuchung dazu. Und nochmal, wenn du dich an dem einen Satz hier so störst, gut, kann ich sagen, es ist halt wissenschaftlich so untersucht worden. Ich hätte da wahrscheinlich auch einen etwas anderen Auszug zugenommen. Ja, das ist eine Twitter-Sache, die so ein bisschen für Aufregung im Internet gesorgt hat, weil da haben wohl ein paar Aktivisten Wahlplakate überklebt von der AfD. Und das Foto ist dann im Internet rumgegangen und einige Leute dachten tatsächlich, dass das ein Original-Wahlplakat von der AfD so wäre. Obwohl, ich denke mal, man kann das auf einen Blick sehen, dass da einfach was drüber geklebt wurde, weil sogar das Logo teilweise überklebt wurde, dass es nicht Teil des Wahlplakats ist. Aber hier der Herr Funke, der hat beispielsweise zumindest am Anfang sich da sehr wohlwollend draufgestürzt und hat das propagiert. Ich glaube, den Tweet hat er im Nachhinein dann irgendwann gelöscht gehabt. Ist ja eine archivierte Version hier. Aber ja, es ist schon wirklich seltsam, dass man die Leute mit sowas so leicht triggern kann. Professor Dr. Hajo Funke, bitte. Ja, so viel Zeit muss sein. Und das mit den Aufklebern, das ist ja oft so, dass das auch genutzt wird, dass Parteien in der letzten Woche oder so nochmal einen Aufkleber auf ihre Plakate machen, mit irgendwie einem, damit die Leute nochmal hingucken. Ja, hier hat ja aufsehenerregenderweise der Steinhöfel angeblich Konten von CDU und SPD finden lassen. Das waren aber nur die Debitorenkonten wahrscheinlich bei Facebook. Also praktisch die Verbindung, so das Geld, was Facebook an die SPD oder CDU wohl noch überweisen muss, das hat er da gefunden in Wirklichkeit. Und zwar andersrum. Das Geld, was SPD und CDU für Werbung an Facebook überweisen. Oder so rum, ja, kann auch sein. Ja, richtig. Ja. Auf jeden Fall hat er das versucht zu finden und nicht bei SPD, CDU selber. Das ist ein bisschen fakig, ein bisschen Hoax, würde ich sagen, aber nicht so schlimm, schlimm genug, dass sowas passiert, beziehungsweise er hat sich da einfach den richtigen Schuldigen. Mammon, es tut mir leid. Das Problem ist, er will ja Geld von Facebook, weil Facebook ihm die Gerichtskosten für die Prozesse um Sperrungen nicht erstattet. Also die haben die einfach nicht gezahlt. Ja, ja. Und deswegen lässt er jetzt natürlich auch wegen der breiten Wirkung, lässt er die Konten von CDU und SPD pfänden, um die Beträge, die diese Parteien, die massiv Werbung bei Facebook geschaltet haben zu den Wahlen, um das Geld abzufangen sozusagen, damit Facebook das nicht kriegt. Das mit CDU und SPD macht er natürlich wegen der größeren Reichweite der Nachricht, aber im Endeffekt ist das natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, Facebook will uns das Geld nicht geben, von wem kriegt Facebook Geld? Okay, dann sollen die erstmal die Staatskasse bedienen. Schon richtig ist, nur dass der Vorgang ist in der Form ungewöhnlich, dass er eben ja die CDU und SPD betrifft und die ja eigentlich seriös sein sollten, dass man denen nichts pfänden muss. Ne? Ja, wie gesagt, das gepfändete Geld gehört nicht der SPD oder der CDU, sondern es bezieht sich nur auf die Forderungen, die Facebook an diese beiden Parteien hat. Also das Geld müssten sie eigentlich Facebook für die Werbung zahlen, aber der Steinhöfel will es halt, bevor es in Facebooks Eigentum übergeht, schon bei denen klar abziehen. Ich finde das trotzdem keinen ungewöhnlichen Vorgang, das gibt es eben. Ja, das machen die Gerichtsvollzieher dann so teilweise. Ne? Nur, das ist natürlich aufsehenerregend und mit SPD und CDU, das wollte ich sagen, trifft dann natürlich auch die Richtigen, weil die haben ja die Scheiße auch eingebrockt mit dem komischen Netz DG, ne? Ja, hier in Berlin haben sie so ein Airbnb auseinandergenommen. Da war irgendwie eine Party, keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, eine Party zu veranstalten in so einem gemieteten Ding, aber gut. Und die haben wohl alles auseinandergenommen, Sachen irgendwie rausgeschleppt, irgendwelche Feuerlöscher entleert und lauter so ein Kram. Und als die Polizei gekommen ist, waren alle weg und man konnte auch keinen ermitteln. Naja, irgendwer wird das Ding ja gemietet haben, oder? Ja, aber jetzt keinen von den Leuten, die da jetzt was rausgeschleppt haben. Super. Und die Halterhaftung mit. Naja, aber ich meine, wenn man in Berlin an die Leute vermietet, die da so hinfahren. Und hier sind nochmal 50, nämlich 50 Schüler, die wollten eine Polizeiwache stürmen. Gute Idee, ey. Oh Mann. Lebensmüde. Da ging es wohl um eine Abschlussfeier von einem Gymnasium, wohlgemerkt. Aber der Schüler, der irgendwie das Ganze ausgelöst hat, war wohl nicht Schüler an dem Gymnasium. Den haben sie nicht reingelassen bei der Feier, weil der wohl irgendwie betrunken war und außerdem halt kein Schüler und so. Und ja, dann haben sie sich irgendwie dazu, ja, irgendwie hat sich eine Dynamik entwickelt, den dann da irgendwie zu befreien. Und da haben dann wohl 50 Leute hier diese Polizeiwache versucht, da einzudringen. Die haben wohl ein Fenster zerschmissen, aber ansonsten haben sie wohl nicht viel hingekriegt. Und außerdem steht noch drin, dass sie bei Bluttests irgendwie Drogen und Alkohol gefunden haben von Leuten, die da dran beteiligt waren. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Polizei Angst hatte und so mit dem Zeigefinger gemacht hat, bang, bang. Ja. Also die Schüler selber sagen halt, dass das großenteils Leute waren, die nicht auf die Party gehört haben. Ne? Also 50 Schüler finde ich auch schon wieder, vielleicht waren die auch jung und so, aber es hört sich so ein bisschen an, als wären das die Leute von der Abschlussfeier gewesen und dem ist wohl nicht so. Okay. Also ich glaube auch, nenne mich einen Pessimisten, aber ich glaube, wir haben es halt hier wieder mit Jugendlichen zu tun, ne? Genau wie in Düsseldorf in manchen Presseerzeugnissen von Männern gesprochen wird. Weil, ehrlich, würden einfach in Bayern gerade auch noch Leute darauf kommen, eine Polizeiwache anzugreifen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn Drogen im Spiel sind, wer weiß. Ne? Also. Was sollen die denn da für Drogen genommen haben? Die haben vielleicht mal gekifft und Kiffen macht nicht aggressiv eigentlich, sondern eher lethargisch. Also, ja, aber auf der anderen Seite, wenn das besser betuchte Leute sind, die dann doch vielleicht vom Gymnasium sind oder so, haben die vielleicht auch ein bisschen mehr gemacht, als nur zu kiffen. Ja, aber der Typ, den sie da gefangen haben, war 15. Wer macht denn mit 15 sein Abi? Also die sind aber nicht die Leute, die da gefeiert haben. Hochbegabt. Er hätte vorher Probleme schon mit der Polizei. So nehme ich das mal an, dass er dann irgendwie auf die losgegangen ist in dem Moment oder so. Ja gut, dass der Typ selber nicht von der Schule war, ist ja klar. Das steht da ja drin. Aber jetzt mit den anderen 50. Das ist ja die Frage. Die ja, aber auch da haben halt Schüler der Schule haben, also das ist die Quelle, natürlich könnten die auch Schutzbehauptungen aufstellen, haben gesagt, das waren alles Leute, die nicht auf diese Party gehört haben. Externe war das Wort, das sie benutzt haben. Die Vermüllung der Städte ist typisch deutsch. Das ist ja mal so ein Lieblingsthema von mir, weil ich wohne in einem multikulturellen Viertel und hier, was hier in den letzten 2 Jahren die Vermüllung zugenommen hat und auch, ich wohne außerdem in der Nähe von einem Naherholungsgebiet mit so Wiesen am Fluss und so und da sieht es montags morgens teilweise dann genau so aus wie auf diesem Standbild aus dem Video, was sie da zeigen und es kotzt mich an, mich kotzt das wilde Sperrmüllen an, mich kotzt es an, dass Leute irgendwie ihren Müll einfach dahin werfen, wo die Mülltonnen sonst stehen würden, wenn die Mülltonnen gerade nicht da sind. Sperrmüll kostet bestimmt Geld bei euch, ne? Ich glaube, sie haben es jetzt aufgegeben. Ja, ich habe sowas gelesen. Seitdem gibt es das nicht mehr zum Beispiel, ne? Aber das ist auch wieder so eine Sache, das war doch völlig in Ordnung, dass die Leute sich mit einem kleinen Obolus beteiligen, da meldet auch niemand irgendeinen Schwachsinn an und ein bisschen Geld kommt in die Stadtkasse und wenn du mal eine Waschmaschine weggeben musst, kostet das halt 4 Euro oder so. Wahnsinn. Und jetzt hast du halt das Ding, dass die Leute sagen, oh, man kann einfach so alles an die Straße stellen, wird ja mitgenommen. Und das ist halt nicht so. Man muss es weiterhin anmelden, aber das ignorieren die Leute einfach. Die schmeißen ihren Dreck einfach auf die Straße. Grünanlagen vermüllen, Gehwege vermüllen. Hier hat eine alte Frau, wir haben hier so eine schöne Grünflächen teilweise. Und eine alte Frau hat so einen Teil von diesen Grünflächen gesäubert auf eigene Faust und hat zwei große Mülltüten daraus, aus dem Gras und Blumen und Bäume-Ding. Und das kann es halt einfach nicht sein. Und dann kommt hier noch so eine Andrea Seibel vom Ressortleiterin Forum Meinung, was das für ein Ressort ist, okay. Aber die sagt halt, das ist deutsch. Weil der Deutsche pflegt nur seine Wohnung und alles andere pflegt er nicht. Und ich finde halt, Man hebt und pflegt sein eigenes, aber draußen, dann auf weiter Flur, in dem, was man öffentlichen Raum nennt, also jenseits des Privaten, in den Wäldern, in den Autobahnabfahrten und Straßenböschungen, auf den Rastplätzen, in den Parks und Städten geht die Sauerei los. Alles wird entsorgt, abgelegt, weggeworfen, fallen gelassen. Ja, das eigentlich wissen, was man aber nicht dann durch, ne? Also, ja, vor allem, also ich kann dann auch wieder nur von mir sprechen, aber ich habe schon vor längerer Zeit begriffen, dass man seinen Müll nicht irgendwo einfach hinwirft. Ja, hab ich noch und nicht. Ich mache das auch irgendwie nicht, sondern ich, wenn, dann stecke ich halt die Brötchentüte in meine Tasche, bis ich an einem Papiercontainer vor. Wo ist denn das verfickte Problem? Ich kann immer nur wieder Japan als Beispiel ranziehen, wo es super sauber ist und die Parks keine Mülleimer haben, weil die Leute einfach ganz klar sagen, das ist mein Müll, natürlich nehme ich den wieder mit. Ich habe gesehen, in China räumen sie auch noch im Stadion nach dem Spiel auf und so. Also die Leute selber. Ja, warum auch nicht? Mhm. Das war doch auch, die japanischen Fans haben doch teilweise bei der Weltmeisterschaft nach den Spielen in den Stadien in einem anderen Land aufgeräumt, weil sie es nicht mit ansehen konnten, wie scheiße das da aussieht. Ich glaube, das Bild ist trotzdem ein bisschen übertrieben. Also das ist nee, schon nein, nein. Nein, das ist nicht übertrieben. Das habe ich so und ähnlich schon gesehen in den Lahnwiesen hier. Das ist nicht übertrieben. Oh. Ich kenne das wissen nicht. Aber was ich erzählen wollte dazu ist, ich hatte mal einen Job im Biergarten, in so einem Park. Und da war das immer so, dass die Leute zwar ihren Müll versucht haben wegzubringen, aber diese Mülleimer, die waren zu klein. Das waren eben kleine nur. Wenn im Sommer was los ist, dann sind die ruckzuck voll. Das heißt, die Wiesen gingen so, aber um die Mülleimer herum war natürlich ein Riesenberg. Dann der Chef bei der Stadt angerufen, ob sie nicht mal ein paar andere Mülleimer dahinstellen können, etwas größer. Nee, konnten ja, sie nicht. Ja, aber warum? Weil sie einen Vertrag haben mit einer Firma und die hat leider nur diese einen. Und was ist, wenn ich einen Mülleimer sehe, der voll ist, dann versuche ich halt nicht irgendwie mein Zeug noch dazu zu stopfen, sondern dann muss ich es woanders hin tun. Das der muss doch irgendwo. Ja, in dem Moment ist es auch eh zu spät, so ungefähr, wenn das ein Riesenhaufen ist. Man geht nicht so weit, dies als deutsches Problem zu erkennen. Tiefenpsychologisch betrachtet ist das Gefühl für Verantwortung für Hege und Pflege erkaltet. Man lernt das schon früh in der Familie oder auch nicht. Der Müll, das Wegwerfen, ist ein Sinnbild des instrumentellen Verständnisses vieler zum Leben unter Inkaufnahme der Hässlichkeit. Helfen da noch ästhetischer Sinn und bürgerlicher Enthusiasmus oder müssen doch Verbot und Sanktion her? Und wieder diese Worte. Alles muss verboten werden. Was ist das Thema verbieten? Die Leute schmeißen es trotzdem aus dem Fenster. Wir sind jahrzehntelang, ist der Müll hier weniger geworden. Leute haben... Das hat doch was mit einer funktionierenden Straßenreinigung zu tun. Nee, das hat einfach damit zu tun, dass die Leute... Ich meine, es ist klar, ich verstehe schon, dass da eine gewisse Abstumpfung entsteht. Wenn der Dreck erstmal anfängt da zu sein, werfen vielleicht auch Leute ihren Dreck dazu, die das sonst nicht getan hätten. Oder wie auch immer, aber diese Vermüllung ist neu. Weil ich war genau in so einer Zeit halt Kind, als das Verständnis und die Aufmerksamkeit für sowas aufgekommen ist. Und ich habe in einer Zeit gelebt, wo Deutschland fucking sauber war, wo Leute aus Amerika gekommen sind und gesagt haben, oh, it's so clean. Why is Germany so clean? Und das hat sich erst wieder verändert ab 1990 ist die Zäsur, nachdem irgendwie alles nur noch Gewinngesichtspunkten untergeordnet wurde. Und dann verstehe ich auch, wenn Leute vielleicht sagen, nö, warum soll ich mich darum kümmern? Die Gesellschaft kümmert sich auch nicht drum oder so. Aber wenn jeder halt seinen Dreck nicht wegwerfen würde, hätten wir eine super saubere Umwelt und hätten alle bessere Laune. Die Polizeigewalt. Ja, ach, ich bin schon wieder dran, Entschuldigung. Ich war gerade noch am in den Chat gucken, wo halt Oscar Wilde-Fan sagt, es liegt am verlorengegangenen sozialen Kapital, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ich habe früher auch Papier von der Straße aufgelesen, die ich nicht selbst weggeworfen habe. Ja, es ist halt, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt ist ein großes, großes Problem in Deutschland. Aber warum? Weil halt die Gesellschaft zerhackt worden ist im Auftrag des Teile und Herrscher halt. Es gibt nur noch Interessengruppen, es gibt nur noch Minderheiten, es gibt nicht mehr irgendwie die Leute, die sagen, wir sind hier die Leute, die hierfür verantwortlich sind und deswegen engagieren wir uns. Kacktraurig. Und hier haben wir deutlich mehr Fälle von Polizeigewalt. Wenigstens ist da ein Fragezeichen. Das rechne ich schon hoch an. Denn das Ganze beruht auf einer Studie der Universität Bochum, die noch nicht veröffentlicht ist. 1000 Betroffene wurden interviewt. Für den zweiten Teil wurden qualitative Interviews mit Staatsanwälten, Rechtsanwälten, Richtern und Polizeibeamten geführt. Aus diesem Material hat man dann eine Dunkelziffer errechnet, weil man sagt, es gibt angeblich laut unseren Statistiken gibt es 2.000 bis 2.500 Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte im Jahr. Und diese Studie macht daraus mindestens 12.000 Fälle, die nicht angezeigt, also von denen halt dann nur diese Hellziffer angezeigt wird. Mindestens. Es ist also eine Hochrechnung. Ja. Ja. Nach unseren bisherigen Befunden kann man davon ausgehen, dass das Dunkelfeld mehr als 5-mal so groß ist wie das Hellfeld, das wir in der Statistik sehen. Jetzt verstehe ich nicht so viel, da wäre jetzt der OPEX vielleicht vernünftig, der uns da was zu sagen könnte oder so, aber ich da aus so einer Sache halt so eine Nachricht zu machen, ist für mich sehr nah am clickbaitigen, komischen Journalismus mit Haltung. Ja, die AfD hatte ja leider Probleme gekriegt mit ihrer Wahlliste, dass sie nur irgendwie 20 Leute aufstellen durften, obwohl sie eigentlich 70 oder sowas aufstellen wollten. Und der Wahlausschuss hat jetzt schon mal die Klage abgelehnt dagegen. Jetzt geht das wohl noch vor das sächsische Verfassungsgericht. Aber auch das Bundesverfassungsgericht hat schon gesagt, nö, da haben wir kein Interesse dran, das zu verhandeln. Mit der üblichen Begründung, irgendwie, das würde irgendwelchen Anforderungen nicht entsprechen oder so. Ich finde es eine Unverschämtheit. Ich finde es eine Unverschämtheit, überhaupt, dass das Verfassungsgericht solche Kriterien behauptet, dass sie im Gesetz stehen würden. Denn eigentlich steht da nur drin, dass man vor das Verfassungsgericht gehen kann, wenn man seine verfassungsmäßigen Rechte in Gefahr sieht. Und da steht überhaupt nichts von irgendwelchen Kriterien oder so. Und da hatte ich auch schon mal ein Video darüber gemacht, aber ja, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen vorbelastet oder so. Also eigentlich eine Arschnummer. Und ich finde, die AfD fühlt sich da zu Recht zurückgesetzt. Und man muss halt auch mal fragen, was denn jetzt eigentlich das geltende Recht in der Beziehung ist. Also nicht nur, dass man fragen kann, welcher Paragraph denn da jetzt überhaupt zum Einsatz kam, sondern auch, was ist denn der Sinn von diesem Gesetz überhaupt? Was soll das überhaupt, so ein Gesetz zu haben? Ja, Recht ist doch nicht aus, ist ja nicht in sich selbst begründet oder so. Das muss ja jemand haben auch. Von wann ist denn der Artikel? Das ist aktuell, glaube ich, die Woche. Ja. Weil das Verfassungsgericht in Sachsen hat nämlich auch eine Entscheidung getroffen dazu. Die Richter haben die Entscheidung des Landeswahlausschusses mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig bezeichnet. Laut Gerichtspräsidentin Birgit Munz seien die möglichen Nachteile der Nichtzulassung gewichtiger als die der Zulassung. Ich zitiere hier aus der Zeit. Und also was auf jeden Fall schon passiert ist, es waren ja zwei verschiedene Gruppen, die nicht anerkannt wurden, sozusagen. Und statt der bisher 18 dürfen sie jetzt zumindest schon mal nach dieser Entscheidung 30 Listenkandidaten in die Wahl führen. Die Sache ist halt, wenn die hier schon relativ eindeutig sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig, der Wahlausschuss muss da auch nochmal wohl drüber abstimmen. Das war ja der Artikel gegenüber dem Wahlausschuss eigentlich. Warten wir es mal ab. Ja, ja, genau. Mich würde zum Beispiel auch mal interessieren, weil Sie hier schreiben, dass Sie nicht genug eingereicht hätten, worum es da überhaupt geht jetzt um diese Einreichung, weil ich meine, wenn die jetzt da diese Aufstellungsversammlung beanstanden, dann kann das halt schon sein, dass Sie diese irgendwelche Protokolle und alle möglichen Sachen da irgendwie haben wollen, und es kann natürlich auch sein, dass Sie dir aus irgendwelchen Gründen die nicht geben wollen oder so, also so ganz jetzt die AfD da freisprechen von jeglichem... Das Verfassungsgericht irgendwas haben will oder was, solche Protokolle? Das kann sein, aber das heißt ja nicht, dass du deswegen den Fall ablehnen soll oder kann. Oder ja, naja, es kann vielleicht schon sein, dass sie das dann können. Das Ordnung, ich. Weiß ich nicht, aber nein, auf jeden Fall wäre das halt interessant. Ich sage ja nur, ich möchte gerne wissen, was jetzt diese Sachen da waren, wo sie davon reden, dass sie das irgendwie nicht eingereicht hätten. Weil wenn das nämlich wirklich solche Protokolle und sowas irgendwie gewesen sind, dann macht es auf jeden Fall auch keinen Sinn, auf der Basis da irgendwie was zu entscheiden, weil das müssen sie dann schon wissen. Ansonsten werden sie es eh ablehnen, also wenn sie das nicht nachvollziehen können, was da irgendwie gewesen ist. Ja, aber Sie haben noch von Formfehlern gesprochen. Da muss man reingucken in den Text. Sie haben hier drei, vier Sachen aufgelistet, von denen mindestens die Hälfte halt so rausgezogene Argumente die man eben rausholt, wenn man es nicht verhandeln möchte. Ne? Das mit dem Formfehler zum Beispiel. Es gibt keine festgelegte Form für eine Verfassungsklage eigentlich. Ne? Tja, weiß ich nicht. Bisher habe ich da immer nur irgendwelche Bilder gesehen, wo die Leute mit Aktenweise da irgendwie anmarschiert sind und das. Ja, ich tue immer so. Das ist nicht so. Das ist eine Sauerei. Aber gut, das ist meine Meinung, wie gesagt. Kannst du mal hintergucken. Und wir hatten ja auch letzte Woche diesen Artikel von der Dame von der Uni Düsseldorf aus dem Jurabereich da, die auch gesagt hat, sie sieht schwere Bedenken irgendwie. Ja, dass es irgendwie gegen das Recht verstößt, das wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, aber. Welches Recht verursacht das überhaupt, dass das so entsteht? Nee, also sie sieht schwere Probleme bei der Entscheidung des Wahlausschusses auch. Also die sagt auch, es müsste eigentlich annulliert werden, die ganze Geschichte. Naja, schauen wir mal, wie es aussieht. Verfassungsrechtsexperte. Häufig sind ja solche Sachen dann doch noch beigebogen worden. Ne? Die Straße von Hormuz wird jetzt demnächst beschützt, wahrscheinlich von einem Sondereinsatz wieder, wo dann auch wieder Soldaten aus allen möglichen Ländern zusammen agieren sollen, um die Schiffe da zu schützen und die Transporte da zu schützen. Das ist wahrscheinlich das auch, worauf der Preis angespielt hat am Anfang der Sendung mit dem Zitat, nehme ich mal an. Weißt, was meinst du dazu? Müssen wir halt wieder offensichtlich unseren Wohlstand schützen mit militärischen Mitteln in der Straße von Hormuz dann demnächst. Wieder ein neuer Einsatz für die Bundeswehr, ne? Ja, die haben ja schon gesagt, dass sie eigentlich lieber Daumen drücken würden, wie sie das immer machen, die Deutschen. Ja, ja, klar. Ich auch mal lieber, ne? Aber ich habe halt eher Angst. Ich habe gestern da so einen Artikel in Kontrast zugepostet, wo es hieß, dass man irgendwelche Soldaten halt nicht nach Litauen fliegen kann, weil die Flugzeuge alle kaputt sind. Und dann frage ich mich, die Straße von Hormuz ist noch ein Stück weiter weg. Und haben wir überhaupt ein Kriegsschiff, was so weit irgendwie kommt, ohne kaputt zu gehen. Vor Somalia sind sie doch, glaube ich, auch aktiv. Ne? Ja, es gibt ja verschiedene Einsatzgebiete, wo die Marine unterwegs ist. Und ich gehe davon aus, wenn da in der Straße von Hormuz, was ja eine sehr große Handelspassage ist, wird wahrscheinlich nur das übliche Support von Deutschland stattfinden. Begleitschiffe, logistischer Support, solche Sachen. Tornados. Ja, eine Schutzbegleitung, ne? Wenn er kommt, dass man dann eben abschottet, mal mindestens oder so. Was muss man ja machen, um das zu schützen? die Ärzte ohne Grenzen sind jedenfalls der Meinung, dass die EU eine Abschottungspolitik betreibt und wollen deswegen auch kein Geld mehr von der EU haben. Und wollen jetzt die Finanzmittel bei privaten Investoren auftreiben. Ob sie das schaffen oder machen, ja, wird man sehen. Aber die haben hier ein sehr hartes Urteil gesprochen, finde ich. Müssen sie zusehen sozusagen. Ich finde es ein bisschen blöd, auf so einen Haufen Geld zu verzichten. Man kann ja das Private zusätzlich einwerben und auch meinetwegen verbrauchen oder so hilfsmäßig. Wenn man sich so zu verabschieden, dann verabschiedet man sich eben auch aus Verhandlungen oder so. Ich bin da diesbezüglich aber auch nicht so ganz im Thema, also ob die Ärzte ohne Grenzen dann vielleicht auch eine Geschichte haben, die das Ganze gut begründet oder so, das kann natürlich sein. Weiß ich nicht. Ich finde es allerdings aber auch ein bisschen streng, weil die Abschottungspolitik betreiben alle, ne? Wirklich alle. Und es gibt ja diese schönen Bilder, wo man Europa und Afrika übereinander legt und solche Sachen. Das ist ja nun mal auch rein rechnerisch überhaupt nicht möglich, jeden Menschen von überall her. Ja, das auch. Ja. Sex over half the cabinet. Ja, jetzt haben wir einen Boris, wa? Ja. Naja, zuerst ohne Grenzen wollte ich noch sagen, also 50 Millionen Euro ist schon recht viel, weil wir haben so 160 Millionen Euro Ausgaben pro Jahr ungefähr. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt nur für die deutsche Organisation gilt oder wirklich für alles Internationales. Das sind ja auch verschiedene Organisationen mit dem Dachverband und so. Na gut. Also kommen wir nach England. Boris Johnson. Ja, Boris Johnson ist jetzt der neue Premierminister und der sorgt für Chaos immer, egal was er macht. Er hat in seiner Antrittsrede und mit seinen Policy-Entscheidungen jetzt schon mal so ein paar Pflöcke in den Boden gerammt. Was Brexit angeht, hat er gesagt, er möchte keinen No-Deal, aber wenn es No-Deal-Brexit, aber wenn es nicht geht, dann möchte er einen No-Deal-Brexit. Er legt jetzt quasi nochmal das Konzept von der May vor mit ein paar Änderungen. Die Europäische Union hat schon gesagt, ja, wir werden darüber jetzt nicht mehr weiter verhandeln. Also wird es wohl auf einen No-Deal-Brexit hinauslaufen. Tja, wer hätte es gedacht. Boris Johnson ist ein skandalträchtiger Mann. Allerdings hat er nicht so schlimme Skandale, sondern einfach nur so Facepalm-Skandale. Ja, dann passieren einfach immer dumme Sachen, wo man sich einfach denkt, was. Der wird halt in der Presse lächerlich gemacht. Mit in der Zeit hat aber auch einiges geschrieben, was nicht ganz stimmte. Also es ging wohl irgendwie um einen Rauswurf bei der New York Times oder so. Ja, also gut, er ist halt auch so ein Trickser und er hat es nicht immer so mit der Wahrheit, trinkt immer mal ganz gerne einen über den Durst und solche Sachen. Ja. Und tackelt kleine Kinder beim Rugby-Spielen. Ja, also er ist halt ein ziemlicher Charakter, aber wie er sich bis jetzt gegeben hat, halt, der versucht jetzt sich als Hardliner zu prädestinieren oder zu präsentieren in der eigenen Partei, was er nie war. Ja. Und Neuwahlen vor Brexit sind auch nicht ausgeschlossen. Also das Chaos in Großbritannien hält weiterhin an. Eklat bei China-Reise. KP-Funktionär schreit FDP-Chef Lindner 30 Minuten lang an. Also KP, kommunistische Partei. Ja, eine FDP-Delegation aus 4 Leuten, wahrscheinlich mehr Leute, aber halt die vom Kuhle bis zum Lindner, sind halt durch verschiedene asiatische Länder gereist. Und wo sie in China ankamen, sind sie mit verschiedenen diplomatischen Affronts oder einfach verhandlungstaktischen Affronts konfrontiert gewesen, dass Verhandlungsgespräche und andere Treffen abgesagt wurden. Und bei einem Treffen, das stattgefunden hat, durften sie sich quasi eine 30-minütige Tirade anhören, wie schlimm denn also es geht um Hongkong und in Hongkong gibt es ja derzeit Proteste und die FDP hat quasi abbekommen, dass sich die deutsche Regierung halt sich auf die Seite der Protestler geschlagen hat oder zumindest sich positiv über die geäußert hat. Dafür durfte er sich 30 Minuten anschreien lassen und wahrscheinlich wegen ein paar anderen Sachen. Die FDP hat generell Probleme in China, weil sie ja auch mit dem Dalai Lama einige Veranstaltungen gemacht haben und Taiwan-freundlich sind, Hongkong-freundlich sind und so weiter und so fort. Und ja, einfach nur lustig. Dann musste er sich 30 Minuten lang anschreien lassen. Ob das auch wirklich so stattgefunden hat, der hätte die irgendwann unterbrochen nach 10 Minuten. Sie sind halt nicht damit klargekommen, dass seine Freundin so jung ist. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Ja, ein sehr interessantes Gebiet. Kommen wir zur Physik. Phononen. Nicht Photonen, sondern Phononen. Also quasi nicht Lichtpartikel, sondern Audiopartikel. War mir gar nicht so ein Begriff, dass es sowas überhaupt gibt. Ich dachte halt bei Audio halt auch eher mehr so an Wellen und so, aber Licht hat ja auch Wellen. Also gut. Ich kenne mich damit nicht so aus, aber es ist ein wissenschaftlicher Durchbruch jetzt gewesen, weil man eine neue Maschine jetzt bauen konnte, mit der man Phononen jetzt erstmal überhaupt messen konnte. Ja, also man musste über Umwege gehen, weil man da Quanteneffekte messen muss und diese Quanteneffekte, die verändern sich, wenn man sie misst und deswegen musste man quasi über einen wissenschaftlichen Umweg gehen, aber jetzt ist ein wissenschaftlicher Durchbruch in diesem Sektor und das wird zukünftig auch dabei helfen können, neue Computerteile beispielsweise zu bauen, ja, neue Quantencomputer Bauteile beispielsweise mechanisch herzustellen. Ja, sehr interessant. Phononen. Was wolltest du noch sagen, Mamon? Sorry, da wollte ich nicht unterbrechen. Dass es Luftdruck ist, eigentlich Audio. Da hatte ich jedenfalls so gedacht. Ja, also wer sich da die Details durchlesen will, das geht dann doch ein bisschen über meinen Sachverstand hinweg. Aber es ist einfach interessant, weil ich das gar nicht auf dem Radar hatte. Also Audio sind auch kleine Partikelchen. Estimating the success in re-identifications in incomplete datasets using generative models. Hier geht es im Endeffekt um anonymisierte Datenbanken, die für wissenschaftliche Zwecke oder andere Zwecke benutzt werden oder wo irgendwie persönliche Daten gespeichert werden im Medizinsektor, im staatlichen Sektor, im Bankensektor oder wo auch immer halt private Daten benutzt werden, gespeichert werden, da werden sie oftmals anonymisiert gespeichert, um später verwendet werden zu können. Das ist oftmals auch eine Datenschutzauflage. Und hier geht es im Endeffekt darum, dass die üblichen Verfahren, die für Anonymisierung von solchen Datensätzen genutzt werden, nicht ausreichen. Also man kann zu 98,9% anhand von 14 Datenpunkten aus diesen üblichen anonymisierten Datenbanken wieder auf die Herkunft der ursprünglichen Person schließen lassen. Und selbst die Regeln von der EU-DSGVO wären nicht streng genug, um diesen Effekt auszuschließen. Also anonymisierte Datenbanken, die dann, also irgendwer sammelt deine Daten, anonymisiert die, verkauft die, man kann sie quasi wieder zurückrechnen und auf deine Identität schließen. Bleiben wir bei Algorithmen. AI Bias. It's in the data, not the algorithm. Also wenn wir künstliche Intelligenz und AI ist ja immer so ein Buzzword. Eigentlich geht es ja nur um irgendwelche Algorithmen, ja, die da die Rolle spielen. Und das Wichtigste dabei sind immer die Datenbasen, aus die diese ihre Sachen rausrechnen. Ich versuche mir das gerade zu öffnen. Moment, wo habe ich es denn hier geöffnet? Da, ganz links natürlich. Und hier gibt es 4 Unterpunkte im Endeffekt, die kann ich einfach nur kurz vorstellen. Wir haben hier bestimmte Sachen auch schon mal besprochen in einem anderen Kontext. Da ging es, glaube ich, um Gesichtserkennung und dass Gesichtserkennung schlechter schwarze, Schwarzafrikaner oder andere dunkelhäutige Leute erkennen kann als Chinesen oder Europäer, die eine weiße Hautfarbe haben. Und das liegt halt an den Datensets, die darunter liegen. Ja, weil halt die ersten Leute, die die grundlegenden Sachen trainiert haben, halt Bilder von sich selber genommen haben und das Team war halt hauptsächlich weiß und deswegen konnte der Algorithmus halt nicht so gut Schwarze erkennen und dachte dann, Schwarze wären nicht Menschen, sondern halt irgendwelche Tiere. Ja. Ja, und damit solche Sachen nicht passieren, müssen halt solche Sachen von Anfang an ausgeschlossen werden. Ja, so. Und diese 4 Punkte, die hier genannt sind, das eine ist der Sample Bias, Selection Bias. Ja, da geht es beispielsweise darum, wenn ihr gewisse Umgebungsvariablen habt, ja, ein Algorithmus soll irgendwas erkennen, vor allem Hintergrund, ja, dann darf man den nicht nur mit Daten von tagsüber füttern. Und man darf den nicht nur immer mit dem gleichen Hintergrund füttern, immer irgendwie eine Waldlandschaft, sondern es muss auch mal eine Seelandschaft sein oder ein Ozean oder ein Dschungel oder sonst irgendwas, damit halt der Algorithmus auch in einem anderen Kontext wirklich funktionieren kann. Das Prejudices and Stereotypes hatte ich ja gerade schon. Ein bisschen bedenklich finde ich, dass halt in... ich lese einfach mal vor. Eine 50-50 Distribution between males and females reflect the desired result in the absence of any other information. Ja, also es ging hier beispielsweise um einen Algorithmus, der halt Sachen zuordnen sollte von Männern und Frauen. Und wenn halt Fotoerkennungssoftware beispielsweise, wenn da halt ganz viele Fotos von Computerprogrammierern und Frauen in der Küche sind, dann hat der Algorithmus es halt einfacher, das zu erkennen. Und kommen vielleicht nur noch zu diesen Schlüssen. Und wie gesagt, wenn man davon ausgehen will, dass 50-50 angestrebt werden soll, dann ja, da kommt schon wieder so eine kleine ideologische Variante dazu. Ja, und dann gibt es die Systematic Value Distortion. Das ist einfach nur ein Fehler, ne, wenn du einen Fleck auf der Kamera hast, ne, wenn du einen Fleck auf der Linse hast und diese Daten benutzt, dann und nutzt es auf einer Kamera, die keinen Fleck auf der Linse hat und es funktioniert nicht mehr. Oder du hast ein verschobenes Farbspektrum oder sonst was. Und der wichtigste Punkt, Model Insensitivity. Ja? Also selbst wenn du sehr gute Daten hast, die sind gut aufbereitet und du hast auch für alle anderen Punkte berücksichtigt, kannst du ja immer noch den Algorithmus so trainieren, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Wenn du beispielsweise willst, dass es 50-50 dargestellt wird, ja, dann kannst du den Algorithmus ja so trainieren, dass er immer zu diesem Rückschluss kommt. Ja, also die Daten spielen zwar eine große Rolle, aber das ist nochmal am Rande erwähnt. Und ja, ganz interessant. Ja, interessant. Und diese Datenbanken, die laufen jetzt ja alle schon und die haben Datenbasen von Leuten, die vor 10 Jahren oder sowas, die da reingepackt haben. Und ja, die haben Biases. Ja, der Google-Algorithmus für die Nachrichten beispielsweise, ja, wenn je nachdem, wie die Datentrainer den halt trainiert haben, hat der seinen eigenen Bias. Aber es wird ja auch nochmal manuell eingegriffen, also doppelter Bias. Ach ja, und die Clock ist wieder nach vorne gesetzt worden. Erst waren es irgendwie 12 Jahre, dann 5 Jahre, hatte ich ja schon berichtet. Jetzt sind es 18 Monate, bis die Welt untergeht. Juhu! Ja, ist eine freie Berechnung. Und zwar ist das doch, hat das doch mit dem Budget, CO2-Budget zu tun, angeblich. Das ja, noch, also in 18 Monaten geht die Welt nicht unter, aber wenn man nicht tut, geht die Welt nach 18 Monaten unter. Also nach 18 Minuten wird es zu spät sein. Soweit ich weiß, ist damit in der Regel eine Verdoppelung gemeint des CO2-Gehalts in der Atmosphäre. Ja, und ganz, ja, im Jahr 2100. Ja, und ne, ich sage jetzt einfach mal nichts zu. Aber hier geht es ganz konkret darum, dass. Zwischen 150 und 1050 Gigatonnen wir da noch haben. Also so groß ist dann auch die Spanne der Zeit, die man da vielleicht einplanen kann. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Hier, worum es hier konkret geht, ist, um dieses Ziel einzuhalten, halt nicht 3 Grad bis 2100 zu erreichen, müssen halt in den anstehenden, jetzt schon geplanten Konferenzen halt die politischen Hürden überwunden werden. Und ja, natürlich hat das Ganze auch was mit der Amerika-Wahl zu tun. Und ja, ich fand das einfach nur witzig, dass, ne, keine Ahnung, 12 Jahre, 5 Jahre, 18 Monate, wird immer weniger. Bald sagen sie, ja, es ist schon zu spät, darum müssen wir jetzt noch mehr tun, oder wie? Nee, das würde keinen Sinn ergeben, oder? Oh, Zahl der Erkrankten wegen Fäkalien im Badewasser gestiegen. Und das in Baden-Württemberg? Ja, rate mal, in welchem See? In Bodensee. ja, wohl wegen Badewasser. Ja, genau, steht ja auch da im Badewasser. Fäkalien im Badewasser. Badewasser ist jetzt aber das im See gemeint, glaube ich. Das Wasser. Ja, nee, das Badewasser, was sie online gekauft haben, ne? Ja, ja, dachte ich auch erst. Und dann dachte ich an das Badewasser, in dem sie vielleicht selber gelegen haben. Aber es geht um das Badewasser, in das sie reingehen. Und wo die Fäkalien daher jetzt genau herkommen, ist nicht ganz klar. Ja, der Bodensee. Ich weiß nicht genau, wie es dem jetzt geht, aber es sind auf jeden Fall schon einige Erkrankte, irgendwie über 100, glaube ich, 120 oder so Leute dann erkrankt und das konnte dann irgendwie darauf zurückgeführt werden. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um irgendwelche Fäkalien, Bakterien handelt. Ja, sind Infektionen in der Regel, die sich die Leute da eingefangen haben, ganz genau. Ich bin von sowas mal betroffen gewesen an der Ostseeküste in Polen und das ist kein Spaß, ich sag's euch. Also ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem Wetter zu tun auch. Also nicht nur, dass einfach mehr Leute schwimmen gehen. Natürlich ja, durch die Netze wachsen irgendwelche Algen und die Algen begünstigen wiederum. Nee, also in dem Beitrag steht, dass Abwässer da reingelangt sind, unter anderem von einem Krankenhaus. Oh, cool. Wie haben sie das denn hingekriegt? Ich meine... Keine Ahnung. Oh Mann. Ja, vielleicht ja, bei dem Regen. Was mit der Hitze zu tun haben, dass der Grundwasserpegel niedrig war und das. Ja, das ist eine gemeinte Hitze, dass dann eben auch sich schneller ansteckt und so weiter gehen sollte. Ja, dass halt der Starkregen irgendwann mal vielleicht da irgendwas zum Überlaufen gebracht hat in der Klinik und dass sowas da reingeraten ist, keine Ahnung, aber puh. Ja. Ja. Für die pulsierenden Nächte. Ja, als Einschlafhilfe zum Ende. Krankenkassen aber empfiehlt Selbstbefriedigung als Einschlafhilfe. Aber alle nur mit Bildung. Sekunden verliebt sich ein Single auf barmer.de. Ach nee, Moment. In seine Hand. Ja, süße Träume, ihr Äffchen da draußen. Ja, wie sagt so ein Ding aber nicht, ne? Was soll ich denn damit? Einschlafen. Ja. Ich komme da oben drüber, Mama. Fragen irgendwie nicht. Was? Jetzt hast du verstanden. Wie man die 3 Muscheln benutzt, ja. Also, Kiemann, ich weiß nicht, wie man die 3 Dildos benutzt. Zum Einschlafen natürlich. Das zählen wie Schäfchen. Das Ding gehört im Mund, das Ding gehört in den Arm und das Ding gehört in den Moment. Ja, 3 Stück raus. Schlimm. Schöne Woche. Ja, das waren sie schon wieder, die Weltraumaffen. Bis nächste Woche. Geht in den... Was der Freiheit dient. Der schmettert, was ihr schadet. Und denkt dran, dass Emil mit euch nach Berlin laufen will. Also trainiert. Im Wald. Das läuft da durch die Gegend, oder was? Demokratischer Sturm auf Berlin. Ich frage ihn mal, nicht, dass wir hinter seinem Rücken reden. Ende noch. Ebel. Das wäre doch Kulturmarxismus.